Mein Wagen ist ständig liegen geblieben. Ja, vielleicht hast du einfach Waschmittel in die falsche Öffnung gekippt. Ey, ich habe rausgefunden, wofür diese Klappe nicht da ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der für Marc und mich in seinem Büro ein warmes Plätzchen vorbereitet hat. Hier ist René, hallöchen. Hallo und herzlich willkommen da draußen. In den hat auch mit seiner Schnur da. Hier zur 158. Ausgabe an diesem wunderschönen 19. Februar 2025. Und wie immer mit dabei der Mann, der die Zahlen alle nochmal überprüft. Marc, schön, dass du da bist. Hallo René, hallo Stefan. Hallo. Und hallo da draußen. Auch ich begrüße euch zu einer weiteren Sendung von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Leute, wir haben wieder so viel Sendung heute. Deswegen geht's auch gleich los und zwar mit einem Nachtrag. Ihr erinnert euch, die letzte Folge fing an mit, oh, wir sitzen hier bei René im Büro, ich war noch mal kurz pinkeln und da waren so lustige Sprüche auf dem Klo. Und ich so, scheiße, jetzt habe ich ihn vergessen. Er lautet wie folgt. Echte Ficker essen Schinkenspicker. Okay. Das sollte nicht die Weisheit des Tages werden, deswegen dachte ich, hau ich das mal gleich zu Anfang raus. Aber ihr wisst ja, wir haben ja keine Zeit für irgendwas. Und deswegen geht's gleich weiter mit, ich erwähle Stefan. Na, mich? Wie geht's? Oh. Alles Klerus, alles senkrecht, Pfeife hängt. Wunderbra, kommen wir zu René. Ach nein, gut. Stefan muss ja noch antworten. Sag mal, wie waren eigentlich deine letzten zwei Wochen so? Sehr winterlich. Geil, es ist Winter in Berlin. Tja, tut mir leid, das sagen zu müssen, aber damit ist morgen vorbei. Ja, da geht's dann rapide bergauf. Bergauf. Wir Laubenpieper freuen uns schon am Wochenende zweistellige Plus-Temperaturen. Und ich habe gehört, bis Ende Februar gibt es irgendwie eine Frist, bestimmte Bäume oder Hecken zu schneiden für Kleingärtner. Das ist immer überall so, genau. Weil ab März beginnt dann die Vogelbrutsaison. Ja. Weil, was haben diese Vögel schon andere zu tun, als sich den ganzen Tag über Bäume zu unterhalten und eben zu vögeln. Also, aber ich glaube, es hat auch ein bisschen mit dem Lifecycle des Baums zu tun. Der hat wahrscheinlich auch seine festen Momente. Könnte auch sein. Nein, es ist immer und fortwährend ausschließlich von Vögeln die Rede. Und ich meine nicht Vögelei, sondern Vögeln. Man soll die Vögel dann einfach in Ruhe lassen. Dann würde es wohl so sein. Dann würde es wohl so sein, ja. Genau. Ja, Lust. Es steht ja Großes bevor. Ja. Wenn wir hier aber erst müssen. Reden wir über die vergangenen zwei Wochen. Über die, okay, lass uns schnell in die Vergangenheit reisen. Was war los? Ehrlich gesagt, nicht. Ja, ich habe da ein Thema, wo du auch noch einspringen wirst, gehe ich mal von aus. Da bin ich aber sowas von, hier, wie heißt das, Flitzebogentechnik, weil ich bin so gespannt. Das Teil mit den vier Rädern. Auto? Auto. Ja, fängt mit A an und wird mit O auf. Und in der Mitte ist T für teuer. Richtig. Da kann ich eine Story erzählen. Und zwar hatte ich einen Fleck auf meinem Parkplatz. Ein Fleck? Ja. Oh, oh. Und ich hoffe, ich habe es noch nicht erzählt im Podcast. Nee, ich höre es zum ersten Mal. Ja, das ist gut. Ja gut, das ist ja bei dir jetzt so. War es ein schillernder Fleck, ein farbloser Fleck oder ein grünlicher Fleck? Genau, ne? Also Anfang der Story ist, mich hat ein Nachbar angerufen und die sagt, du Stefan, immer wenn du wegfährst, da sieht man so einen Fleck auf deinem Parkplatz. Und du hast einen eigenen, ne? Das ist der Vorteil. Offensichtlich ist das kein Vorteil. Naja, doch, ansonsten hätte man das auf jemand anders schieben können. Das ist nicht mein Fleck. Ja, naja, genau. Aber wenn du halt. Aber so hat er die Sicherheit. Richtig. Wenn ich jeden Tag woanders parke, dann würde man das gar nicht feststellen. Das ist halt auch blöd, ne? Nein, also, wie du sagst, einfach mal den Fleck gecheckt, mal fotografiert, mal dran geleckt. für mich sah es nicht wie ein Ölfleck aus. Nicht. Hab dann ein bisschen gegoogelt. Ja, weil Ölflecke, die schimmern ja so ein bisschen. Ja, genau. Marderpipi. Vielleicht fehlte die Sonne so ein bisschen, ne? Nee, ich hab dann die Werkstatt angerufen, auch ein Foto per WhatsApp geschickt und er meinte auch, ja, müssen wir uns mal angucken. Also, oh, das klingt teuer. Also hingefahren. Zu teuer kommen wir gleich noch, merkt ihr die Frage? hingefahren, ja, und was ist die Antwort? Es war tatsächlich Marderpipi. Öl. Nein, doch, Öl. Okay. Ja, und Ursache ist, man wird es kaum glauben, jedes Auto hat ja eine Ölwanne, wie wir wissen. Und eine Ölwanne ist ja an 4 Schrauben befestigt. Ja. Aber ab und zu fällt halt mal auch so eine Schraube ab und dann war sie nur an 3 Schrauben befestigt. Also die fallen nicht einfach so ab. Also ja, die fallen doch rosten oder so. Ja. Ordentlich Holperpflaster fahren, dann. Und dadurch war halt immer so ein Spalt und da ist immer mal ein Tropfen so raus. Ne? Also ich habe auch gelernt, ein kleiner Tropfen Öl verursacht halt einen großen Fleck schon. Ne? Also ja. Das weil er keine Oberflächenspannung hat, dieses Öl. Das sehr gut. Sehr gut, der Marc. Genau, das war die Lösung. Also haben sie es sauber gemacht, nochmal eine neue Schraube ran, richtig befestigt. Dann geht's wieder. Und dann da. Katsching. Auto jetzt wieder gesund. Richtig. Also, das heißt Kostenfaktor. Kostenfaktor Zero. Weil ist eine geile Werkstatt. Super. Du willst mir doch nicht erzählen, dass dir jemand eine Schraube geschenkt hat. Aber selbstverständlich. Als guter Kunde. Nein, ich habe dem natürlich ein bisschen Trinkgeld gegeben. Aber jetzt kommt's. 10% von nichts. Nein. Genau. Hier nochmal. 100% Trinkgeld. Nein. Ölfleck. Wie kriegt man den raus? Ein Umweltsünder natürlich. Und das kann harte Strafen geben. Also hast du sofort, bist du sofort nach oben in die Wohnung, hast eine Flasche Fit geholt und einen 10 Liter Eimer bestes Aqua Minerales. Nein. Leitungsheimer Spätleser wieder runter und dann wurde aber geschrubbt und gescheuert. Also, und da scheißt du auf die Berliner Entwässerungswerke, die alles wieder chemisch aus dem Abwasser rausholen müssen. Hauptsache, dieser Fleck ist weg, damit das ewige Genörgel und Genöle der Nachbarn aufhört. Nee. Ganz anders. Zum Glück war in der Werkstatt gerade auch ein anderes Auto mit einem riesen Ölschaden. Und da habe ich das Glück gehabt, ein bisschen Bindemittel mitbekommen zu haben. Ja. Und jetzt ist der Fleck zwar nicht weg, aber er ist kein Ölfleck mehr. Er hat sich schon gelöst und mal sehen, wie es dann nach ein paar Regen und so weiter ist, wie es nach dem Winter dann aussieht. Es ist eine steile These zu behaupten, er wäre jetzt kein Ölfleck mehr. Naja, das ist noch eine Verfärbung auf dem Beton sozusagen. Also man sieht schon, dass da eine was war. Eine ölige Verfärbung. Nö, das hat ja das Bindemittel gelöst. Na, aber was bleibt denn dann übrig? Naja, Dreck und sonst was. Nee. Ja. Also Öl löst sich nicht in Luft auf. Nee, genau. Nichts. Sobald du noch etwas siehst, ist etwas von dem Öl da. Aber tut mir leid. Minimale Menge. Es waren ja nur Tropfen. Genau. Also ich habe schon sehr große Öltropfen gesehen. Mach mal das Tropfengeräusch. Genau, machen wir nochmal. Okay, so tropft aber kein Öl, weil Öl ist ja... Ihr wollt gar nicht sehen, wie Marc das Geräusch macht. Ja, zieh dich wieder an, Marc. Genau. Okay. Ihr seid so doof. Genau, gut, kannst du. Kannst du jetzt ja mit deiner Autostory nachlegen. Erstmal Prost. Ganz schön warm in deinem Büro, aber ist gut. Findest du? Dabei geht die Heizung gar nicht. Na egal. Ich schließe daraus, Stefan, dass du in den vergangenen 2 Wochen nichts weiter Weltbewegendes, Erwähnenswertes erlebt hast. Mit dem Ölfleck beschäftigt. Okay, also selber erlebt? Nö, ich war wählen. Das habe ich erlebt. Du warst schon wählen. Ich war bereits wählen. Du hast Briefwahl beantragt und bist mit den Briefwahlunterlagen wählen gegangen, richtig? Nein. Hä, wie läuft das dann? Mit dem Wahlschein gehst du direkt los. Genau. Ja, aber den hast du ja nur, wenn du Briefwahlunterlagen machst, nicht? Nee. Also ich glaube, das ist so eine Briefwahl-to-go oder vor Ort halt, ne? Weil du kriegst da ja direkt quasi deine Unterlagen. Aber was beantragst du, wenn dieses Schreiben kommt? Gar nichts. Das Schreiben kommt und das ist deine Wahlbenachrichtigung. Und mit dem gehst du zum Bezirksamt. Und geh ins Rathaus. Okay. Und dann. Weil ich habe gesehen, ich war ja auch im Rathaus, kommen wir gleich zu. Echt? Und da habe ich gesehen, dass nämlich lauter Schilder waren, wo die Leute von der Briefwahl hingehen sollen. Was für mich den Eindruck erweckte, dass man mit den Briefwahlunterlagen auch ins Rathaus gehen kann. Oder war damit gemeint, dass die ihre fertige Briefwahl abgeben? Das meine ich ja. Aber genau, ich habe ja nicht zu Hause gewählt. Nee, eben genau, du hast ja nichts dabei gehabt. Ja. Ich hatte nur gegrübelt, ob genau, was du gerade beschreibst, auch möglich ist mit den Briefwahlunterlagen. Weil offenbar gibt es ja die Möglichkeit, zum Termin hinzugehen. Ja, ich glaube, das gibt es auch. Es gibt die Möglichkeit, mit seinem Ankündigungszettel ins Rathaus zu gehen, wie du es gemacht hast. Und dann gibt es ja noch die Briefwahlunterlagen, die du in den Kasten stecken kannst. Und vielleicht kannst du damit ja tatsächlich, das war zumindest das mein Gefühl, vor Ort abgeben. Macht ja Sinn, warum sollten sie es nicht zulassen? Genau. Ja. Weil ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, also ich kenne ja viele, die Briefwahl gemacht haben, aber du hast ja gar keine Garantie, dass das angekommen ist. Genau. Die Garantie hast du nicht, ne? Ja. Wenn die Post gerade zufällig streikt? Naja gut, das machen sie nicht, aber Hatten wir doch erst vor ein paar Tagen. Post dass die Briefzusteller irgendwie gestreikt haben. Stimmt, ja, du hast recht. Ne? Das, aber das kann jederzeit wieder passieren. Ja, die haben aber gesagt, ne, Berlin kannst du, glaube ich, heute oder morgen letzte Chance, dann musst du es spätestens im Briefkasten stecken, sonst kommt es nicht rechtzeitig an. Gut, Haken habe ich gemacht. Marc, hast du gewählt? Nee, kein Haken. Nein, noch nicht. Also ich habe natürlich gewählt, aber ich habe meine Wahl noch nicht offiziell kundgetan. Da macht man ja auch nicht. Das heißt, ich gehe tatsächlich am Wahlsonntag, am kommenden, gehe ich direkt in meiner Straße. Ja. Also ich muss nur schräg über die Straße, nach 100 Metern bin ich dann in so einer kleinen Grundschule und dort gehe ich dann wählen mit Tina. Ja, ich muss auch nur schräg über die Straße, aber ich bin ein Rebell. Ich lasse mir nicht vorschreiben, an welchem Tag ich schräg über die Straße gehe. Deswegen habe ich die Frage da beantwortet. Ah, dann weiß man ja schon, wie du gewählt hast. Ich habe gewählt. So. Also Marc, wen wirst du wählen? Das ist eine geheime Wahl. Es war nur ein Test. Das heißt, wer mich das fragt, den schicke ich weg mit den Worten: hinfort mit dir, du Lump. Genau. Gut. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, seit ein paar Jahren mache ich das so und das ist super entspannt. Seit ein paar Jahren, so alt bist du noch gar nicht. Doch, doch. Jetzt haben wir es offiziell, ja, ist doch alt. Genau, ich bin doch alt. Und es ging rasend schnell. Also hat 2 Minuten gedauert, war ich raus da wieder. Das geht doch gar nicht. Man braucht doch mindestens 5 Minuten, um überhaupt alles durchgelesen zu haben, was auf diesen überlangen Zetteln steht. Der Wahlzettel war nicht lang. Nö, so extrem war er. Ja, aber wenn da 20 Einträge sind von 20 Kandidaten von den Parteien, da muss man doch alles mal gesehen haben. Ja, und das schafft ihr innerhalb von 120 Sekunden, das interessiert 2 Minuten. Ich suche die Stelle, wo ich mein Kreuz machen will und gut ist. Genau. Verstehe. Und, also ihr seid nicht so die Kurzentschlossenen, die vor dem Zettel stehen und denken so, oh Gott, was war das doch bei Wahl-O-Mat? Die Partei hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Da muss ich mal nochmal schnell googeln, die kannte ich gar nicht. Wir haben 3 unterschiedliche Wahlscheine. Stille. Das war meine Chance. Ich höre immer den bei dem Ton ab und ich wollte gerade hören, ob bei der Stille irgendwo ein Rauschen oder Brummen kommt. Nein, wir haben unterschiedliche Wahlscheine. Bei mir ist nämlich so, du hast für die Erststimme, ist ja dein Wahlkreis und da sind nur Parteien aufgeführt, die in deinem Wahlkreis auch jemanden haben, der ihn vertritt. Ja. Deswegen konnte ich zum Beispiel einige Parteien nicht wählen. Okay. Ja. Ja, bei mir waren auch nicht so eine große Auswahl an Parteien. Ich glaube, ich konnte Sarah Wagenknecht zum Beispiel, scheint bei mir im Bezirk nicht zu sein. Okay. Oder im Wahlkreis. Der Wahlkreis ist ja kleiner als der Bezirk, ne? Also ich glaube, ein Bezirk wird mehrere Wahlkreise haben. Keine Ahnung, an welchen Grenzen die sich festmachen. Oder ist der größer? Ich glaube, der Wahlkreis ist da. Also in der Abendschau war neulich irgendwas mit Wahlkreis. Also genau, sie stellen da Wahlkreise vor. Und da hieß es dann wirklich, ja, hier, heute Pankow. Also ganz Pankow, der Wahlkreis, ganz Pankow. Ja, und dann vielleicht aber, das Stadtbezirk zurückgreifen. Ja. Egal. Also, Marc, gibt es eine Stimme noch ab? Wir haben schon. Ja. Aber. Und dann mal gucken, aus was ihr gebracht hat. Schau mal, wir werten das in der nächsten Folge aus. Ja. Da gibt es das Wahlergebnis aus allen Berliner Bezirken für euch. Bei uns zuerst. Ja. Die habt ihr die U18-Wahl verfolgt? Ja. Die Linken haben gewonnen. Warte mal, die U18-Wahl? Weil es ist ja so, diese Wahl dürfen wir ja 16-Jährige nicht wählen, weil. Das ist eine Bundestagswahl. Also auf Bundeslandesebene. Also 18 plus, genau. Du musst und volljährig sein. Die Berlin-Wahlen zum Beispiel, also die auf Bundeslandebene. Zum Abgeordnetenhaus von Berlin, genau. Das war ab 16. Ja. Das ist dann wohl Ländersache. Aber was ist die U18-Wahl, von der du gerade sprichst? Das ist eine konzertierte Aktion in den Oberschulen. Das haben, schon zu meiner Zeit wurde das durchgeführt, dass man einfach gesagt hat, oh, wir wollen den Schülern, den angehenden jungen Erwachsenen, wollen wir das mal nahebringen, wie das so ist mit dem Wählen. Wir wollen sie da schon mal sensibilisieren und ihnen das mal zeigen und ihr Interesse dafür wecken. Und man macht das so exemplarisch und jetzt ist man wohl in den vergangenen Jahren dazu hingegangen, dass man gesagt hat, ja, wenn wir das schon machen, wenn das so quasi Teil des Lehrplans ist, dann kann man das doch auch mal statistisch auswerten. Und das haben sie gemacht. Und wie Stefan schon sagte, bei den Jugendlichen unter 18 oder bis 18, da lag die Linke dann ganz weit vorne. Und jetzt musst du mir mal helfen. Da waren die Linke, dann glaube ich kam die SPD, dann glaube ich kam also die Grünen waren auch. CDU und Grüne und so. Aber AfD war abgeschlagen. Genau. BSW, glaube ich, war auch abgeschlagen. Ja. Aber das bedeutet doch eigentlich, ich hatte immer Sorge, wenn wir die Kinder wählen lassen, dass das nach hinten geht. Das hört sich jetzt aber gar nicht mal so kritisch an. Also es ist ja auch ein das ganz hängt davon ab, wie man Trend, den Linken gegenüber weißt du, ist. Weißt du, ab wie vielen Jahren die U18 Wahlen da gewesen? Nein, nur Oberstufen. Aber es sind nur Oberstufen, ja. Genau. Okay. Also das heißt dann heutzutage ist das dann ab der 6. Klasse, das ist kommt, man das? Ja, also du wechselst in die Oberschule. Also sind sie so 12, 13 Jahre alt. Hm. Ja. Du wechselst in der 7. Klasse auf die Oberschule. Du bist bis zur 6. Klasse in Berlin in der Grundschule. Okay. Ja. In anderen Bundesländern ist die 5. Klasse, da ist man dann 11 oder 10. Das verwirrt mich seit Jahren, dass das so Ländersache ist und da musst du Bildung in der 4., in der 5., in der 6., in der 7. irgendwie wechseln. Und ich habe neulich etwas gehört, was ich noch nicht wusste im Zuge dessen, und zwar das 11. Pflichtschuljahr. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Also zu meiner Zeit war es noch 10 Jahre und dann tritt den Arsch oder machst Abi. Ach so. Und jetzt ist es wohl so, dass man regulär 11 Jahre zur Schule geht? Nee. Ich habe aber gelesen, wenn du keine Ausbildung bekommst oder so, dann kannst du noch ein 11. Jahr machen. Irgend sowas wollten sie jetzt einführen. Aha. Ja. Okay. Sollen sie doch. Gut. Dann so viel Zeit haben. Würde ich gleich mal beim Thema bleiben. Ich weiß, das Autothema, aber Marc wollte ja sowieso später darüber sprechen. Weil ich war tatsächlich auch politisch aktiv oder unterwegs gewesen. Ja. Ich war, wisst ihr gar nicht, ne? Warum hast du ein rotes T-Shirt an eigentlich? Wir sind kurz vor den Wahlen und ich wollte damit eigentlich nur zeigen, dass ich auch ein rotes T-Shirt im Schrank habe. Ah ja. Nein, ich war bei der Bezirksverordnetenversammlung. BVV. BVV, genau. Also vielmehr nicht bei der Versammlung selbst, weil die ist heute, gerade jetzt, deswegen hatte ich mal reingeschaut, die ist nämlich wird live übertragen. Okay. Aber dazu auch gleich. Also ich war im Rahmen einer politischen Fortbildung, die kostenfrei angeboten wird. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wer der Träger der ganzen Sache ist. Ich weiß nur, dass es eine Volkshochschule durchgeführt hat. War ich in Tempelhof-Schöneberg im Rathaus Schöneberg. Das bekannt ist für? Die Glocke. Die Glocke im Glockenturm. Rathaus Schöneberg. Historie, Wende, das meinst du? In der Wende war es jetzt nicht unbedingt, nee, aber ja schon, Kalter Krieg. Ja, Kalter Krieg. Deutsch-amerikanische Freundschaft. Ja. Ich bin ein Berliner. Ja. John F. Kennedy. Und die Amerikaner haben, glaube ich, auch die Glocke da gespendet. Kann sein. Die neue. Ja, 1963 hat er dort diesen Spruch abgelassen. Genau, also das war schon mal cool, an diesem wunderbaren Ort zu sein. Und ich muss sagen, ich habe ein paar visuelle Eindrücke mitgenommen. Ich war wirklich geflasht. Also das Rathaus ist offen, man kann da ja hin, kann sich das selbst auch mal angucken. Ja, also die Innenausstattung von dem Rathaus Hammer, ganz viele Holzvertäfelungen, alte Möbel, Kunstwerke, große hohe Räume, also es ist wirklich beeindruckend. Nicht so wie in Moabit das Gericht, das ist ja auch sehr groß und einschüchternd. Das Rathaus hat schon so ein bisschen was Warmes, Angenehmes. Mhm, ein wenig Flair. Genau. Flair. Und im Rahmen dieser Fortbildung saß ich in einem dreistündigen Kurs in diesem BVV-Saal, also wo diese Bezirksverordnetenversammlung stattfindet. Und da wurde dann von dem Vorsitzenden der Bezirksverordnetenversammlung, dem BVV-Vorsitzenden, Vorstand, oder wir nennen ihn auch BVVV, nein, ich weiß nicht, wie man den abkürzt. Ja, der hat so ein bisschen aus seiner Arbeit erzählt. War sehr interessant, weil ich glaube, diese Bezirksverordnetenversammlung hat kein Mensch auf dem Schirm. Und ich, das doch, natürlich auch. Also sehr wichtige Veranstaltung. Das freut mich, dass ich unter so akademischen Menschen hier sitze. Na, aber ich glaube, die meisten wissen nicht, was das ist. Und wofür wofür ist die BVV da? Die BVV? Na, die berät oder kann Sachen beschließen, die in deinem Bezirk mal von oberer Ebene geprüft werden sollen oder umgesetzt werden sollen. Ja, also ohne zu tief ins Detail zu gehen, das war eine sehr gute Antwort, Stefan. Mhm. Das Bezirksamt und die BVV sind quasi zwei getrennte Organe, die sich aber gegenseitig befruchten, sage ich mal. Also das Bezirksamt ist dafür zuständig, Sachen durchzuführen, und die Bezirksverordnetenversammlung ist dafür zuständig, diese Sachen halt über Ausschüsse zu prüfen, vorzubringen. Ja. Genau. Und das geht in beide Richtungen. Die prüfen auch den Erfolg. Das mit der zweiten, das in beide Richtungen geht. Das ist das Wichtigste an der BVV. Aber so, weil die BVV ist etwas, wo du Eingaben machen kannst. Du kannst da richtig hingehen und sagen, ach übrigens, ich habe da ein ganz konkretes Anliegen. Ja. Weil ansonsten kannst du nur zu deinem Politiker in deinem Wahlkreis gehen und kannst den selber anschreiben oder den persönlich treffen etc. Aber da hast du ein echtes offizielles Forum. Das ist das einzige Forum. Genau, aber kleine Hürde. Also ganz so einfach ist es dann nicht. Du musst, wenn du ein Anliegen vorbringen willst, du kannst es da anmelden, musst du mit einem Zettel mit 1000 Unterschriften kommen. Ach, krass. Wenn du die nicht hast, dann musst du versuchen, das über deinen Vorortpolitiker hinzubekommen, weil die ganzen Abstimmungen laufen nur über die Politiker, die dort in der BVV sitzen. Das sind 55 Mann. Genau, du musst zu deinem Bezirksverordneten gehen. Ja, das sind ja keine 45 Stadtbezirke, deswegen hast du die Wahl. Du gehst, hat er tatsächlich auch so beschrieben, er hat gesagt, du gehst zu deiner Lieblingspartei, sagst hier, das ist meine Idee, kannst du die dort einbringen? Hm. Wenn die sagen, nö. Dann gehst du zu deiner Zweitlieblingspartei und versuchst das da. Also wie gesagt, die Wege. Wir wollen die, ich kann jetzt für Vollständigkeit nicht garantieren, wir wollen ja auch keine politische Bildung machen, aber die zwei Wege, die mir hängen geblieben sind, sind über den, wie du sagst, den Politiker oder eben mit 1000 Unterschriften. Die Sitzungen sind öffentlich, die Ausschüsse, die quasi so themenspezifische Details kennen, wenn zum Beispiel darum geht, irgendwo eine Ampel zu bauen, weil das einer vorgetragen hat, dann prüfen die Ausschüsse, dann gibt es von mir aus einen Verkehrsausschuss genau. oder so, die prüfen das dann alles und bewerten das und tragen das dann in dieser Sitzung vor. Die Pläne, die Protokolle sind alle öffentlich einsehbar. Also ich war wirklich sehr begeistert, nicht nur von der historischen Darbietung dieser Location, sondern auch von der Modernheit, sagt man so? Von der Modernität. Von der, also dieses moderne Flair, weil in diesem Sitzungssaal, der halt holzvertefelt ist mit so Stühlen, mit Klapptischen und Klappsitzen, die Denkmalschutz sind, wahrscheinlich, oder? Sind dann riesengroße Monitore aufgestellt. Also nichts gegen den hier, sondern doppelt so groß. Okay. Also ich weiß nicht, wie viel Zoll das sind, Stefan. Du kannst 50, 60? 55. Ja, also 55 Zoll. Viel größere Monitore als dieser 55 Zoll Monitor stehen dann zwei, also modern ausgestattet. Und wie gesagt, Webcam für die Übertragung. Ja. Ja, ist dann die Transparenz auch, ne, dass man das sieht. Und das ist ja schon beim Bundestag, wo ich im Bundestag war, wurde es schon erzählt, dass die Politik seit diesem Vorfall in den 30er, 40er Jahren natürlich sehr offen ist und deswegen bürgernah sich gibt. Ja, ne, gerade im Bezirk, ne? Weil, ich glaube auch, dieses Beispiel mit der Mohrenstraße war ja auch, glaube ich, eine Initiative, die BVV vorgebracht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann sein, dass es über die BVV eingeflossen ist. In den ist, Bezirk, ne? Genau. Ja. Und der Bezirk muss das jetzt irgendwie bearbeiten, umsetzen, seit genau, Jahren. Genau, die müssen sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Es gibt noch einen sneaky Weg. Wenn man Kontakt ins Bezirksamt hat, dann kann man natürlich auch zum Bezirksamt, über das Bezirksamt das einbringen, weil das Bezirksamt selber auch Vorschläge einbringen kann. Also die Politiker, die da sitzen können, einbringen, Bürgerinitiativen mit der entsprechenden Manpower können einbringen und das Bezirksamt selber auch. Ja. Deswegen als Tipp, immer schön die regionalen Zeitungen lesen, ne? Oder die lokalen, nicht die regionalen, die lokalen Zeitungen, sowas wie Berliner Woche. Weil da stehen ja auch oft Artikel drin, wo dann irgendwas drinsteht, die BVV hat das und das sozusagen als Vorschlag. Da erfährt man das dann immer ganz gut, finde ich, wenn man sich dafür interessiert. Oder wenn man den neuen Medien eher zugeneigt ist, dann auf berlin.de, dann seinen Bezirk raussuchen, dort direkt suchen nach der Bezirksverordnetenversammlung, dann erfährt man, wann die stattfinden und wie René schon sagte, das auch die Protokolle. Politische Leben hier bei uns in Deutschland ist sehr transparent. Und das hat viele nicht umschauen. Ja. Genau, und da kann man sich alles aussuchen. Und was ich zum Beispiel, was meine Erkenntnis bei dem ganzen Ding noch war, ist, wie wichtig Kommunalpolitik ist, also wirklich nicht die auf Bundesebene, Bundestag, scheiß drauf, vor Ort, sondern wirklich die, mit der man unmittelbar jeden Tag, man hat ja mit der Politik nichts zu tun, aber die Politik, die Kommunalpolitik entscheidet halt über dein Lebensumfeld oder hat man viele Einflüsse. Von daher kann ich sehr, sehr empfehlen. Da muss man auch gucken, die Volkshochschulen nicht, die politischen Institutionen bilden oft auch kostenlose Kurse an über Volkshochschulen. Ich bin da auch gerade noch am gucken, wenn da was Interessantes aufkommt, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Gerne. Also dieser Termin, der war 3 Stunden. Sehr gerne. Aber der war wirklich fruchtbar. Der war gut. Hat mir gefallen. Hat mich nochmal bestätigt, dass ich definitiv nicht das Vorhaben verfolgen werde, mich in die BVV reinzusetzen und dort mitzuentscheiden, weil dazu wäre eine politische Karriere notwendig. Weil man kommt tatsächlich wie im Bundestag, und das ist wohl auch der Name, den das Ding manchmal hat, das kleine Parlament, man kommt dann nur auf einen dieser Klappstühle mit Entscheidungsgewalt, wenn man wenn man da reingewählt wurde. Deswegen, das ist der einfachere Weg. Die 1000 Unterschriften zusammenzukriegen, ist vermutlich nicht so schwer, wie in die Partei einzutreten und einfach ein paar Fürsprecher für sich zu gewinnen und einen Platz in der BVV zu ergattern. Dann vielleicht noch ein paar, wir reden ja gerne über Geld hier. Wir reden hier gerne über Geld. Ja, das kommt auf meine Liste. Pass auf, jetzt, dann rege ich es jetzt an. Ja. Warum sollte man in die BVV gehen? Also nicht nur, weil man da Entscheidungen treffen kann, für die, die keinen Bock an Politik haben. Nee, wäre es der falsche Ort. Es gibt 1000 Euro Aufwandsentschädigung, weil die Politiker, die im BVV sitzen, machen das alle ehrenamtlich. Mhm. Und jetzt muss man ja auch im Hinterkopf behalten, dass es Leute gibt, die, du kannst ja nicht vom Beruf aus Politiker sein, sondern du hast einen normalen Job. Der BVV-Vorsitzende zum Beispiel ist Rechtsanwalt und der macht diesen ganzen BVV-Krempel wirklich nur also ehrenamtlich. Mhm. Und die 1000 Euro im Monat sind Aufwandsentschädigung und er hat auch ein bisschen beschrieben, was da an Zeitaufwand zusammenkommt, und das ist nicht wenig. Also diese einmal Monat Sitzung ist ja dann nur das Endergebnis von der Arbeit, die er sonst drumherum hat. Ihr müsst euch das so vorstellen da draußen, das ist quasi der Schriftführer von einem politischen Verein. Nö, ist schon so Moderator auch. Also ich fand den Job super interessant. Der sitzt da oben, der sorgt dafür, dass das da ordentlich zur Sache geht. Ne? Mhm. Also ordentlich zur Sache wie so ein Richter. Der sitzt da und ruft ab und zu, Order! Genau. Nee, er sagte auch, fand ich auch ganz interessant, er muss halt überparteilich sein, ne? Weil er hört dann eben auch Vorschläge von Parteien, die halt nicht seiner Partei entsprechen. Ja, also ich habe schon das Gefühl, es geht da wirklich gesittet und organisiert zu. Ja. Ja, spannend. Das war ein langer Abend von den ganzen. Der jetzt regelmäßig Abenden. Kommt. Nein, ja. Ich werde zumindest mal reingucken, es ging ja jetzt nicht, weil wir hier aufzeichnen. Sonst, ein bisschen blöd, ja. Ich habe nur mitgekriegt, irgendwas wurde gerade über einen Zebrastreifen bei einer Grundschule beschlossen. Oha, okay. So. Also wie gesagt, das gilt nicht nur für Berlin. Egal in welchem Landstrich ihr in Deutschland lebt, diese Bezirksverordnetenversammlung gibt es überall. Die sind halt nur dann meist auch über größere Regionen gezogen. Also ihr habt jetzt außerhalb Berlins ist es dann tatsächlich ein größeres Gebiet, was von einem Bezirk von einer Bezirksverordnetenverwaltung abgedeckt wird. Ah, okay. Ja. Genau. Ja, schön. Marc. Das bin ich. Genug der Politik. Ja. Kommen wir zurück zum wart mal ab. Thema Auto. Ja. Also, nicht Thema Auto, sondern es begab sich zu der Zeit, dass Tina, ihr Bruder und ich, wir wollten mal wieder nach Polen reisen. Und das war von langer Hand geplant. Und wir hatten aber Malheur. Also Tinas Autowagen, der wollte auf einmal nicht mehr so. Oh. Und zwar war es so 2 Tage vorher, dass auf einmal der Wagen sich im Leerlauf sehr seltsam verhielt. Und zwar wurde die Drehzahl immer hoch und runter geregelt. Also du stehst an der Ampel, hast ausgekuppelt, stehst auf der Bremse und stellst fest, der Wagen macht immer so. Wenn er gleich losfährt. Und denkst, ja, das ist aber komisch. Wenn ich aufs Gas trete, dann verhält er sich aber ganz normal. Ja, gut, erstmal weg ignorieren. Ist halt kalt draußen, vielleicht ist er noch nicht richtig warm. Man erinnert sich, Temperaturen bitterkalt. Oh ja. Nicht zu sagen, arschkalt. Schön. Genau, Stefan. Dann kam aber noch eine angehende Motorkontrollleuchte dazu. Das ist die gelbe auf eurem Armaturenbrett. Ja, und das war dann schon das erste komische Zeichen. Und dann auch das, also gerade von älteren Autos kenne ich das so, wenn die angeht, okay, so in ein paar Wochen solltest du vielleicht mal nachgucken gehen. Mhm. Aber ansonsten fährst du erstmal weiter. Steuergeräte sind sehr solide. Das wird schon nichts weiter sein. Weiterfahren. So, dieses Hoch- und Runterregeln der Drehzahl gipfelte allerdings dann darin, dass immer wenn man im Leerlauf war, der Wagen ganz gerne mal ausging. Und nachdem wir das irgendwie 5-6 Mal durch hatten, haben wir gesagt, ach du Scheiße, ich glaube, das Autowagen ist krank. Das muss zum Autodoktor. So, und natürlich war es kurz vorm Wochenende. Ja. Ich dachte kurz vorm Tod. Kurz vorm Wochenende. Nein, nein, es war kein wirtschaftlicher Totalschaden. Gott sei Dank. Wir mussten das Auto auch nicht einschläfern lassen. Habt ihr euch im Heim ein neues ausgesucht, im Autoheim? Auf dem Schrottplatz ein neues ausgesucht? Genau. Warte, was? Baujahr? Baujahr 2011. Okay. Okay. Wow. Ist das eine, weißt du, hast du rausgefunden, ob das eine Fabrikatskrankheit ist? Also ob das andere Modell? Nein, ist es nicht. Also eine Individualkrankheit? Nein, ist es überhaupt nicht. Sondern es ist eine Allerweltskrankheit, quasi alle Benziner irgendwie, benzinfressenden Autos irgendwie befällt. So, also ja, wir wollten aber nur nach Polen und ja. Die Karre war verreckt. Und naja, natürlich, das Auto fährt ja. Er geht nur gegebenenfalls aus. Aber wenn ich auf der Autobahn bin dann stehe ich die ganze Zeit irgendwie auf dem Gas. Da kann ja nichts weiter passieren. Und vor allen Dingen, auch wenn der Wagen ausgeht, egal wie kalt es draußen ist, ihn wieder anlassen war überhaupt kein Problem. Das ist immer wieder sofort angesprungen. Also Batterie. Und da hat man natürlich dann hat man natürlich überlegt, naja, gibt man der Sache nochmal eine Chance. Aber nein, wie schon sagst, René, man soll sein Glück da nicht strapazieren. Ja, genau. Also haben wir es dann einfach gelassen. Also hieß es, ich komme dann später noch zurück auf das Auto. Jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Polenreise. Ah ja, mit dem Zug nach Polen. Ja, jetzt mit dem Zug nach Polen. Auch schön. Ja, wenn man denn mal zum Zug hinkäme. Also wir laufen von zu Hause aus, laufen wir eine kleine Seitenstraße, dann sind wir an der U-Bahn, dann fahren wir da eine Station, dann sind wir bei der S-Bahn und mit der S-Bahn wollten wir dann zum Ostkreuz und dann dort von Südkreuz zum Ostkreuz, ne? Nein. Dann wollten wir dort in einen Regionalexpress irgendwie steigen, der nach Frankfurt oder dann fährt. Küstrin. Hm? Okay. Nein. Einfach mal zuhören. Einfach mal mit dem Zug nach Polen. So. Immer dieses E1. Reingerufe, völlig unqualifiziert. Aber ihr Hörer, ihr kennt das ja schon. Wieso? Vielleicht dachte Stefan wirklich, Köstrin ist... Ja, er dachte ist es. Ist doch Polen. Vielleicht soll sich das denken, und aber nicht reinrufen. Aber vielleicht haben 10 Leute andere Leute auch gedacht. Aber und nein, Frankfurt so viele Leute hören hier gar nicht zu. So, okay, nee, erzähl. Frankfurt ist noch nicht Polen. Ja, genau, das war noch nicht fertig. Das Problem bestand darin, dass es auf dem Ring, auf dem S-Bahn-Ring, gab es irgendein Problem und das wurde aber nicht kommuniziert. Normalerweise stehst du dann auf dem Bahnsteig und dann hast du da so eine Anzeige fortschrittlicherweise, wo dann steht, in 5 Minuten kommt dein Zug. Ich habe eine wichtige Frage. Ja, bitte. War das S-Bahnhof Südkreuz? Nein. Okay, gut. Hast du noch eine Frage? Du möchtest jetzt mit mir alle Bahnhöfe auf dem Ring durchgehen, um zu erfahren, wo ich denn eingestiegen bin. Ja, okay. Wir sind gelaufen von zu Hause bis zum U-Bahnhof Grenzallee. Das ist die U7 Richtung Norden, Richtung Rathaus-Spandau. Dort fährt man eine Station, das ist man am S- und U-Bahnhof Neukölln. Okay. So. Gut, darf ich jetzt bitte fortfahren? Ja, bitte. Mensch, René, ich mach für einen Freund. Mir ist das hier scheißegal. Okay. Ich habe Zeit. Bitte. Okay, also. Ja, es stand dort 5 Minuten und wir so, okay, es ist zwar arschkalt, aber das kriegen wir noch hin. Die 5 Minuten, das kriegen wir hin. So, und dann 2 Minuten später, Tina so, du, die Anzeige ändert sich ja nicht. Ich sag, wie Anzeige? Da oben steht immer noch 5 Minuten. Ich sag, nichts, wahrscheinlich eingefroren. Ja, hat die jetzt auch gesagt. Ja, 2 Minuten später, da steht immer noch 5 Minuten. Ja. Und der Bahnhof wurde natürlich auch so langsam voller und vollerer. Man kennt das, die Leute wollen ja alle irgendwie von A nach B, möglicherweise auch nach C, aber das soll hier nichts zur Sache tun. So, irgendwann nach 6-7 Minuten sprang die Anzeige mal von 5 Minuten auf 4 Minuten runter, nur um eine weitere Minute später, man hat mitgezählt, wir haben mittlerweile schon 9 Minuten gewartet, mindestens, das habe ich mich glaube ich selber verzählt, sprang es wieder von 4 auf 5 hoch und es gab keine Durchsage, nichts, gar nichts. Es war nur eben der Anzeige zu entnehmen, dass immer mal wieder ein Zug zwar kam, aber die bogen alle Richtung Schönefeld ab. Also mal nach Königs Wusterhausen, mal nach Spindlersfeld oder mal direkt zum BER oder nach Schönefeld. Aber keiner wollte auf dem Ring weiterfahren zum Ostkreuz, wo wir nur dringenderweise hin mussten, weil unser Zug nach Frankfurt oder, der hat ja auch einen entsprechenden Fahrplan. Und meine Tina wurde schon immer nervöser und irgendwann sagt sie, so, jetzt ist es soweit. Ich sage, warte, kriege ich jetzt ein Eis? Nein, sagt sie, jetzt kriegen wir den Zug nicht mehr. Ihr Bruder war längst am Ostkreuz, weil er kommt aus anderer Richtung, er muss aus Pankow anreisen. Und der war schon da und wir mussten ihn einfach vertrösten, so nach dem Motto, du pass auf, den um 11.15 Uhr kriegen wir nicht, aber um 11.32 Uhr soll jetzt der nächste Zug da darüber fahren, dann können wir doch den nehmen. So, gut. Aber die S-Bahn kam und kam immer noch nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben gute halbe Stunde bei minus, ich weiß nicht, gefühlten 28 Grad da gestanden. Der Bahnhof wurde, wie gesagt, immer voller. Und wir hatten schon die Befürchtung, dass, wenn die Bahn dann mal kommt, dass wir nicht mal mehr einen Stehplatz in Fahrtrichtung nachhaschen können. Polen. Bitte? Nicht mal mehr einen Stehplatz in Polen ist gewesen. Polen, ja, da muss man erst mal hin. Er war ja noch nicht da. Nee. Tja, na gut. Und Tina, die normalerweise immer sehr resilient ist, und dann sagt, ja, wir ziehen das jetzt durch, ich freue mich drauf und lass uns das mal machen. Und ich bin derjenige, der irgendwann sagt, ja, kein Bock mehr. Diesmal war es andersrum. Ich habe insistiert und habe gesagt, nee, Tina, komm, wir brechen das jetzt hier nicht ab. Wir ziehen das noch durch. Wir ziehen das einfach durch, fahren jetzt noch zum Ostkreuz. Und dann kriegen wir auch unseren Zug, dann fahren wir rüber und dann wird es ganz toll. Und so war es dann auch, weil es war schönes Wetter, zwar kalt, arschkalt, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Mhm. Wir haben schön gegessen drüben und haben schön Spaziergang gemacht und sind auch gut wieder zurückgekommen. Also die Rückreise war wunderbar. Und nun schließt sich der Kreis mit der Beendigung dieser Anekdote, weil wir wollen ja natürlich alle wissen, was ist denn aus dem süßen kleinen Hyundai i10 in Weiß, dem kleinen süßen Autowagen geworden? Warte. Ein Problem noch irgendwas aufregen muss? Nee. Wie viele Zigarettenstangen musstest du mitnehmen als Nichtraucher? Keine. Ohne Freunde? Gut. Das ist ein freies Land, ich muss hier gar nichts. Nee, eigentlich wollte ich nur um sechs Ecken rausfinden, ob du noch rauchst. Ja, genau. Ja, ich rauche noch. Ach so, ich dachte, du hast aufgehört. Nein. Dieses Jahr nicht? Nein. Aber ich rauche keine Zigaretten mehr. Ach so, was rauchst du? Das habe ich doch schon thematisiert. Nein, das ist auch kein Dampfen. Nein. Es ist ein, wie heißt es, ein Aerosol, was erzeugt wird aus echtem Tabak und Firma nennen und bla und Details, das interessiert ja, okay. Eh keinen. So. Gut. Was ist eigentlich aus dem kleinen weißen IC geworden? Da war doch was mit dem Baujahr 2011. Das fragen sich viele. Ja. Schaltet auch in zwei Wochen wieder ein. Wenn ihr René geiler fragen hören wollt, was ist eigentlich mit dem Wagen los? Wird es das Auto noch geben? Ja. So, also. Interessante, also am Montag, genau, ich war mit Tina so verblieben, dass ich am Montag früh dann gleich bei der Werkstatt anrufe, bei unserer Haus- und Hofwerkstatt und mal frage, ob sie uns nicht noch irgendwie dazwischen, weil die ist immer sehr gut besucht etc. Und ich rufe dort an und tatsächlich wurde gesagt, wir sind voll. Also ob wir das diese Woche noch schaffen, uns den überhaupt mal anzugucken, kann ich Ihnen nicht mal versprechen. Aber ich sage, das klingt jetzt aber nicht so, als ob sie mir explizit davon abraten würden, das Auto vorbeizubringen. Bringen sie ihn vorbei, stellen sie ihn ab, muss es mal gucken. Ich so, naja, gut, das ist ja besser als ja nichts. Ich sage, naja, gut, dann dauert es eben ein paar Tage, aber machen wir so. Ich bringe ihn vorbei, habe auch erklärt, was das Problem ist. Wurde mir also am Telefon nichts weiter Konkretes zu gesagt. Aber ich hatte schon eine Idee, weil ich habe ChatGPT, also hier so eine künstliche Intelligenz, einfach mal befragt. Was könnte es denn so sein? Ich verstehe mal so ein bisschen was davon und habe dann auch so einen Verdacht gehabt, naja, vielleicht ist es bloß die Lambda-Sonde, weil es ist ja so ein Regelkreis, der für die Regelung der Drehzahl des Motors gerade im Leerlauf irgendwie verantwortlich zeichnet. Und vielleicht ist es doch ein Kälteproblem, vielleicht ist es auch nur nicht der Sensordefekt, sondern vielleicht nur eine Kabelverbindung oder das Steuergerät. Es können 1000 Sachen sein, auch die Brennstoffleitung. Also Benzinleitung und Benzinpumpe, sowas alles. Naja, okay, also abgegeben das Ding. Und Tina meinte schon so, 1000 Euro habe ich jetzt irgendwie hier noch beiseite gelegt dafür. Wenn es noch teurer wird, dann müssen wir uns das mal überlegen. Ich sage, nee, keine Sorge, wird schon nicht so teuer sein. Wäre ja dann schon fast ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ja, ja. Weil der Wagen ist, wie gesagt, jetzt auch nicht mehr der jüngste. Obwohl, wenn ich das recht überlege, wir waren letztes Jahr, nur um einen kleinen Exkurs zu machen, waren wir tatsächlich mal bei einem der vielen, nicht nur Werkstätten bei uns in der Nähe, sondern auch Autohändler hast du da sehr viel in Neukölln ums Blub herum, ums alte Blub, was jetzt nicht mehr gibt, ihr wisst Bescheid. Und einfach mal, um zu gucken, was haben die denn da so, nicht um konkret uns da einen Wagen gleich auszusuchen, einen neuen, sondern auch um mal zu fragen, könnten wir denn unseren alten denn hier in Zahlung geben? Mit Kusshand, die hätten uns den außer Hand sofort gerissen. Also der Wiederverkaufswert, weil wir gerade von wirtschaftlichen Totalschaden sprachen, der Wiederverkaufswert ist wohl eher noch gestiegen. Was denkst du, was man bezahlen würde, wenn man den kaufen würde neu? Ich habe neu. Nee, wenn man den jetzt gebraucht. 2011 gebraucht. Den 2011, du, ich hab keine Ahnung. Und wir haben auch nicht über Summen geredet. Aber ich wusste nur, dass sich das auf jeden Fall noch lohnt. Egal, was man momentan für ein Benziner-Auto fährt, durch die Verkehrswende, wo ja das E-Auto irgendwie sehr gehypt etc. Und zwischenzeitlich warst du eben kaum noch, hast du kaum noch irgendwo Benzin irgendwie gekriegt zu einem vernünftigen Preis, sondern mit einer vernünftigen Ausstattung. Und deswegen ist der Gebrauchtwagenmarkt leer gefegt. Okay. So, und ich glaube, das hat sich bis heute so gehalten. Wart ihr bei der Vertragswerkstatt? Nein, das haben wir früher gemacht, als du noch Gewährleistung aufs Auto hattest. Und da war auch richtig Scheckheft gepflegt, da hat Tina drauf geachtet. Aber irgendwann ist dann die Zeit einfach abgelaufen, was weiß ich, nach 4, 5 Jahren oder so, dann ist der Scheckheft voll und dann sagst du, ja, pff, gut, jetzt brauche ich einfach so die normale Pflege. Ja. Ich gebe dir 500 Euro. Ungesehen. Ungesehen. Ja, nee, damit kommst du nicht weit. Dafür kriegst du vielleicht die Hinterachse. Ja. Gut, dann nehme ich die Hinterachse. Das Ersatzrad. Ich habe eine Hinterachse gekauft. Ich habe gerade eine Hinterachse gekauft. Aber jetzt wollen wir es natürlich wissen. Ich habe eine Frage. Genau. Hat das Auto nicht so einen Fehlerspeicher oder so eine Anzeige, wo immer Fehler das angezeigt wird? Das ist ja mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben. Also genau. Das Auto ist jung genug, um zu wissen, ja, bei der Elektronik ist eben auch sowas eingebaut. Mhm. Hast du dann so einen Standardstecker, da kommst du dann mit so einem standardisierten Gerät, EBD oder wie das heißt, etc. Ja, nee, und dann schmeckst du das da rein und dann kannst du den Fehlercode auslesen. Ja, Fehlerspeicher, ne? Aber das meine ich gar nicht, sondern mein Auto hat auch so eine Anzeige und immer wenn irgendwas ist, wenn eine Glühbirne kaputt ist, steht dann halt da, Lampe vorne rechts defekt. Nee, ich glaube, so das modern ist das nicht. Weil das Armaturenbrett bei uns das nicht hergibt. Ja, ja. Hm, okay. Schade. Wir haben nicht so eine Edelkarre wie du hier aus purem Gold. 2006. Was? Der ist egal, ist wie alt er ist, er ist trotzdem aus Gold. Das ist wirklich erstaunlich daran, dass er das hat. Ein gutes Auto, ne? Habt ihr den gebraucht gekauft? Nein, damals nicht. Was? Du hast einen Neuwagen gekauft? Ne, weiß ich gar nicht. Kann ich dir gar nicht sagen. Hast du deinen Eltern zu Ostern geschenkt? Jetzt red dich doch nicht aus. Du wirst doch wohl wissen, ob du den Wagen neu gekauft hast. Damals war es ja noch nicht meiner. Es war noch nicht deiner. Verstehst du? Das ist klar. Er hat den seinen Eltern gekauft und jetzt hat er sich den zurückgeholt. Nein, okay. Dann jetzt aber die Lösung. Die Zuschauer sind doch schon gespannt. Worauf denn? Und wollen wir erst Werbung machen? Erstens, wir nennen sie Zuhörer. nee, kein Cliffhanger jetzt. Worauf sind die gespannt, hä? Naja, was mit dem Auto ist. Hast du schon vergessen? Das war weiß. Leg doch einfach mal das Handy aus der Hand, René, und höre aufmerksam zu. Ich höre zu. Immer wenn ich hier rede, fängt er an zu gähnen, guckt ins Handy, kocht sich ein Ei, geht kacken. Ich wollte hier schon alles erlebt habe. Ich wollte nur mal unser Auto zeigen. Das ist ein Hyundai i10. Ja. Aber ein neueres Modell habt ihr. Ja. Der hatte schon Face und Backlift. Ja. Oder sagt man Asslift, keine Ahnung. Ja, der Arsch. Also, jetzt. Es hat keine Woche gedauert. Ich gebe den Wagen Montag früh ab und ich glaube, 4 Stunden später bekomme ich einen Anruf, ja, könntest du jetzt wieder abholen. Es war die Drosselklappe und ich dachte so, Drosselklappe, ja okay, sagt mir was. Weiß nicht, wie schwierig das bei dem Auto ist, das auszubauen, auszutauschen etc., ob man da gut rankommt. Aber er meinte, naja, ich habe das ausgebaut, habe sauber gemacht und wieder eingebaut. Wow. Und das hat 5 Stunden gedauert. Und das hat irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie lange es gedauert hat. Also er wird jetzt nicht 5 Stunden dran gearbeitet haben. Also wir haben knapp 230 Euro dafür bezahlt. Dafür, dass du nicht mal ein Ersatzteil hast. Aber auf der anderen Seite, ich habe einen Arbeitskollegen, der musste seinen Wagen bei uns in der Tiefgarage bei der Firma lassen, eine Nacht. Weil der Fensterheber auf der Fahrerseite, der versagte den Dienst. Und das war also, was ich noch gut 10 Zentimeter offen. Und er hat so etwas berichtet wie, naja, also allein die Fehlerdiagnose kostet schon 450 Euro. Und heute kam dann die Nachricht, was das dann wohl alles kosten würde etc. Also da ist er mit dem, wie wir jungen Leute sagen, mit dem Taui ist er dabei. Naja, und bei dir, 1000 Marc, Euro. Bei dir, Marc, war es ja so, er hat ein Ersatzteil bestellt, damit er gucken kann, wie eine saubere Drosselklappe aussieht. Und hat sie dann sauber gemacht. Und nach diesem Muster hat er dann die alte sauber gemacht. Jetzt lacht wenigstens richtig. Er ist quasi immer durch die Waschanlage gefahren. Und hat gesagt, können Sie wieder abholen. Ja, also Autos sind wie Kinder, ey. Nur Probleme. Ja. Tja. Man ist aber heilfroh, wenn es wieder repariert ist. Wir hatten übrigens den Fall, die Beifahrer- oder Fahrertür zugeschlagen und hinten die Scheibe aus der die Heckscheibe ist zersprungen in 1000 Eisenteile, Einzelteile. Oh, sowas habe ich auch mal gemacht. Aber auch, lustig ging es dann noch weiter. Wir haben dann auch mal nach einer Werkstatt gesucht. Die hat gesagt, ja, kein Termin frei aktuell, aber Sie können das Auto bei uns auf den Hof stellen. Es war Winter gewesen, hat geschneit wie Sau. Können Sie den Schnee dann morgen rausholen? Da haben wir die Versicherung wollte das nämlich irgendwie auf die Art und Weise nicht bezahlen oder was. Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn wir das Auto jetzt eine Woche draußen stehen haben, bei dem Wetter, ohne Heckscheibe, dann haben wir gleich den nächsten Versicherungsfall. Ja. Und dann ging es ratzbatz. Karglas ist repariert. Ja, das aber ich weiß nicht, ob es Karglas war. Auf jeden Fall habe ich sofort an die gedacht. Mhm. Ja. Egal. Jetzt ist die Scheibe wieder drin. Ja, Scheibe schon lange wieder drin. Mit Heizung. Das erinnert mich an eine der blödesten Sachen, die ich mal gemacht habe. Also, ein Kumpel ruft mich an. Ich damals noch ein eigenes Auto gehabt, ein Opel E-Kadett. Ah, das war elektrisch? Das war mein erstes Auto, ehrlich gesagt. Ja, mein erstes, mein Borsti. Also, ein grau-roter Opel E-Kadett. Baujahr, keine Ahnung, wahrscheinlich war so alt wie 1700 ich. 1700 irgendwas. Na jedenfalls, er sagt, ich habe hier noch so ein bisschen Leergut, das müsste mal weg. Ich sage, alles klar, ich komme mit meinem neuen Autochen vorbei. Dann hinten alles schön eingeladen und dann sagt er, oh Mann, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen voll da hinten, da kriegen wir die Heckklappe nicht mehr richtig zu. Ich so, naja, mit ein bisschen Schwung kriegen wir das hin. Ah, ja, ja. Also habe ich mir selber die Heckscheibe rausgedrückt. Rabum. Er hat zum Glück hier noch so Mülldecke gehabt und alles sofort sach- und fachgerecht hinten verklebt etc. Dank. Aber ich brauchte dann eine neue Heckklappe, weil nur die Scheibe auszutauschen, das wäre so teuer gewesen wie, naja, wie soll man sagen, ich habe damals, was war das, 100 € bezahlt und dafür habe ich zwei Autos gekriegt. Das war ein roter und ein so Anthrazit Metallic, so dunkelgrau Metallic. Und dann haben wir aus den beiden Wagen einen schönen gebastelt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, das war das erste Auto, vergisst man nie. Das war fantastisch. Ach, ja. Ja. Stell mal, was war dein erstes Auto? Aber warte, ich bin noch nicht fertig. Eine völlig abgefahrene Geschichte war, war es Schnee oder war es Regen? Ich glaube, es war Regen. Regen. Oder war es Schnee? Sagen wir mal, es war Schnee. Also es war tiefster Winter, es war Weihnachten. Ich war Weihnachten bei meinen Eltern damals. Und dann waren wir... Warte, wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Wir haben Besuch, okay. Ach ja, Mensch. Das Spiel vergessen. Ich hab nicht gespielt, ne? Das sagen wir dir jedes Mal. Schöne Grüße an Ben. Ich wollte dein Werk nicht entsorgen. Sorry. Echte Ficker essen Schinkenspicker. Ja. Genau. Wo war ich? Ja. Du warst bei deinem zweiten richtig. Auto. Richtig. Ah, und zwar Tinas Auto. Und das war damals hier, so egal. Wir waren bei meinen Eltern irgendwie zu Weihnachten und dann auf dem Weg nach Hause und ihr Scheibenwischer funktionierte dann auf einmal nicht mehr. Und es schneite aber wie Sau. Und dann musste ich quasi während der Fahrt aus dem Fenster so halb raussteigen und dann vorne immer wieder den Schnee von der Windschutzscheibe wegmachen, damit sie überhaupt sieht, wo sie hinfährt. Ja. Das war höchst abenteuerlich. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis im Winter. Ich hatte mal ein Golf 2, war mein erstes Auto. Ein roter Golf 2, ohne Auspuff. Also mit ohne Auspuff? Direkt hinter der Wanne abgesägt. Ja, da war mal mehr drauf gewesen, als ich den gekauft habe. Offenbar war das angeschraubte Auspuff war so teuer, dass es mir bei der Übergabe dann nicht mitgegeben wurde. Egal. Auf jeden Fall, ich fahre im Winter mit dem Auto zum Kaufpark Eiche. Die Strecke, Stefan, weiß nicht, wie viele Meter sind das von mir aus gewesen? 500? Ja, ist nicht weit. Ja. Und auf jeden Fall parke ich dann auf dem Parkplatz dieser Einkaufsgelegenheit und neben mir parkt ein Polizeiauto. Und ich steige aus, die steigen auch aus und dann sagen die, entschuldigen Sie, wir fahren ungefähr seit irgendwie 5 Meter hinter meiner Haustür, fahren wir hinter Ihnen her und versuchen Ihnen zu signalisieren, dass Sie mal rechts ranfahren. ich sage, echt, habe ich gar nicht gesehen. Dann sagt er, ist ja auch kein Wunder bei dem Schnee auf dem Auto. Kaufen Sie sich mal einen Schneefeger, wenn wir da reingehen. Ja, dann muss ich 10 €, glaube ich, mal schon Strafe zahlen. Ordnungsgeld. Er wollte noch einen Fahrzeugschein sehen, den hat er natürlich nicht bei. Und dann hat er gesagt, nochmal 10 €. Nee, da hat er gesagt, ja, eigentlich 10 € wegen Fahrzeugschein nicht und 10 € wegen Schnee. Aber wir machen nur einmal 10 €. Ich habe aber von einem Polizisten dann gehört, das ist immer so, dass das nur eine Strafe zieht, und zwar die teuerste, glaube ich. Ja. Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Was für ein Quatsch. Das sollte kumulieren. Das hat der Polizist erzählt. Achso, du meinst, was für ein Quatsch das System. Ja, ganz genau. Die sollen den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, also würde es morgen verboten werden. Recht dazu hätten sie. Ja. Ja. Vater Staat braucht eh ein neues Paar von allem. Ja. Ich fände es gut. Was war denn? Steuern runter, Strafen rauf. Das ist mein politisches Konzept. Ja, also für den nächsten Wahlkampf. Ich werde Marc nicht die Adresse vom BVV. Achso, ist mir ja wurscht, könnt ihr doch in eurem Stadtbezug machen. Deine BVV. Ja, macht es. Echt mal. Also nee. Was war dein abgefahrenes Autoerlebnis? Mein abgefahrenes Autoerlebnis? Ja. Du bist halt super vorbildlich, ne? Stefan erlebt nichts. Hast du schon mal geblitzt oder irgendwas? Nein, selbstverständlich. Schon zweimal. Okay. Zweimal. Ja. Also zweimal, wo ich dann auch. Autofahrt. Zweimal, wo ich auch Post bekommen habe, genau. Und ansonsten, glaube ich, einmal ohne Post. Ja. Langweilig. Ja, ich. Warte, dann habe ich noch für dich, dann habe ich ein Erlebnis, dann fülle ich Stefans Lücke. Ja. Ich bin mal auf der. Landsberger Allee bin ich gefahren. Ja. Und die ist abschnittsweise 70 und ich fuhr. Was? Ja, war sie damals. Ach so, da hinten Richtung Autobahn meinst du, ja. Ja, und auf jeden Fall fuhr ich und ich hatte ein Schiebedach im Auto und das pfiff total laut. Und dann dachte ich, was pfeift denn hier so? Hab das Schiebedach zugemacht, dann ist das Pfeifen leiser geworden und dann dachte ich, okay, muss von draußen irgendwie kommen. Und dann hatte ich im Display gesehen, dass dann P leuchtet und ich habe dann zugelegt, was bedeutet P? Ist ja wohl die Handbremse. Öl oder irgendwas? Wusste nicht, was es ist. Bin rangefahren, bin ausgestiegen, habe dann schon gemerkt, das riecht das ganz schön. Ja so. Es hat nur gerochen, ganz toll. Aber und ich voll die Story angezogene eine. Handbremse und schön Felgen, auf dem Gas gestanden. Und die Felgen, ich bin 70 gefahren, und die Felgen waren heiß gewesen. Also da habe ich wirklich, ich habe dann irgendwo den Geruch versucht zu identifizieren und habe gemerkt, das kommt aus Richtung Reifen und habe dann die Felge berührt und die war sehr heiß gewesen. Ja, ich habe dann ohne die. Mach dir nichts draus, es gibt noch andere sehr schlechte Autofahrer. Ich wusste, ich habe es nicht anhand der. Ich habe dann irgendjemand gefragt im Nachgang, was dieses P heißt. Ich habe es ohne herausgefunden. Also ich brauchte die Signalisierung im Display gar nicht, dass ich dann herausfand, dass es die Handbremse war. Ich habe es nämlich gesehen, weil sie noch nicht unten war. Mir fällt übrigens ein, ich habe noch etwas viel Dummeres getan. Ich war mal stolz darauf, mich ein bisschen technisch zu interessieren etc. Und wie gesagt, bei Autos, ich kann ja nicht groß mitreden, aber den einen oder anderen Begriff habe ich schon mal gehört und kann ein bisschen was in Beziehung setzen. Und ich wusste zum Beispiel, es wäre vielleicht mal Zeit, irgendwie den Ölstand an meinem Autowagen irgendwie zu kontrollieren und gegebenenfalls ein bisschen Motoröl nachzukippen, weil ich habe ja direkt was da. Ich mache das selber. Wieso gefährlich? Nee, was soll denn da passieren? Wenn du zu viel reinkippst, hast du ein Problem. Ja gut, aber das kannst du ja messen. Ja, wenn du weißt wie. Mit dem Ölmessstab. Und? Den musst du aber auch lesen können. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist das Abschätzen. Du musst was schätzen. Ja. Das heißt, du machst den Motor auf, ist hoffentlich kalt, du ziehst den Ölmessstab, machst den sauber, steckst ihn wieder rein, ziehst ihn wieder raus, guckst nach und stellst fest, ich glaube, da fehlt ein bisschen was. Und du weißt nie, wie viel da fehlt, weil da ist eine Markierung für Min und Max und die liegen so dicht beieinander und du weißt gar nicht, wie viele Liter sollen das jetzt irgendwie sein. Ich habe jetzt hier eine Kartusche von 1,5 Litern, könnte passen. Und dann gibst du das da rein und kippst und kippst und kippst und natürlich, genau wie ich, völlig umnachtet in dem Augenblick, denkst du vielleicht, irgendwann ist der Motor dann ja voll. Aber nein, es läuft immer weiter und weiter und weiter. Du kannst da 10 Liter reinkippen. Das läuft irgendwann hinten am Auspuff wieder raus, so, genau. Wenn du so willst. Okay. Also über die Ölwanne hatten wir schon gesprochen, das läuft dann irgendwie da rein. Also ich habe da irgendwie reingekippt und dachte irgendwann so, ich glaube, jetzt habe ich das falsch gemacht. Nimm nochmal den Ölmessstab. Rein. Komplett schwarz. Oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Na, was machst du denn jetzt? Du stehst hier, ich stand auf der Fahrbahn quasi in der zweiten Spur. Ablassen. Und auf der Fahrbahn. Bloß nicht den Motor anmachen. Ja, und das habe ich dann natürlich gemacht. Ich habe den Motor angemacht. Du hast gesagt, so bloß schnell weg hier. Hat der Motor gesagt, guck, wiedersehen. Nee, das war bei mir zu Hause, das war also auch keine Option. Und schön, dass deine Schadenfreude wieder getriggert wird. René, das triggert bei mir auch sofort wieder etwas. Ich finde es lustig, nicht schadenfroh. Ich bin belustig. Ja, also man nennt das schadenfroh. Der kleine Bereich. Und was erzähl mal, warte mal, ich will wissen, was passiert ist. Ich will wissen, was passiert ist. Ja, eine riesige blaue Wolke. Uiuiui. mein Nachbar muss irgendwas mit Autos zu tun haben. Jedenfalls meinte er, oh, mach aus, die Kamera, mach aus, die Kamera, mach aus, hab ich gesagt. Der wusste schon. Da kam dann vorbei. Und dann haben wir Abschleppseil irgendwie montiert. Da habe ich etwas anderes gelernt. Und zwar die Schraube. Also du hast da so eine Klappe vom vorderen Stoßfänger. Und da die entfernst du. Und da kannst du dann so einen Metallhaken. Da ist ein Gewinde drin. Da ist ein Gewinde drin, genau. Und dann kannst du einen Metallhaken irgendwie eindrehen. Aber ist ein sogenanntes Linksgewinde. Das machen die mit Absicht so, dass du das andersrum festdrehst. Warum auch immer. Da habe ich noch nicht durchdrungen. Normalerweise drehst du nach rechts, drehst du fest. Aber da musst du nach links festdrehen. Okay. So. Und dann Abschleppseil irgendwie festgemacht etc. Und Tina hat mich dann zur nächsten Werkstatt irgendwie gezogen. Und da haben wir dann gesagt, Jungs, lass alles stehen und liegen. Hier ist Öl abzulassen. Und danach ging es dann auch wieder. Ja, da kannst du schnell mal den sofortigen Tod eines Autos. Ist das so schlimm? Nee, überhaupt nicht. Naja, für das Auto ist, macht das überhaupt nichts. Das Auto ist es gut. Das Auto freut sich mal richtig. Das Auto freut sich. Das ist wie so ein Ölbad für so ein C3PO bei Krieg der Sterne Teil 1. Dieses Ölbad wird mir richtig gut tun. Das deckt das Auto oder der Motor auch. Aber es ist halt nicht so gut, wenn da so wahnsinnig viel Öl drin ist, dass das quasi mit verbrennt und es stinkt. Blaue Rauchsäule hinterm Blauer Rauch Wagen. Steigt auf. Aber es ist Lehrgeld, was man zahlt. Ab und zu hat man so eine geistigen Aussetzer. Ist so. Aber jetzt, glaube ich, sind wir mit dem Autothema durch. Nee, jetzt erklären wir euch noch, wie ihr eigenständig den Keilriemen wechselt. Ah ja, wenn der Stefan quietscht. Hat da was vorbereitet. Der wird das in sehr bildlicher Sprache erklären. Und dann stellen wir euch die neuesten Modelle von 2025 vor. Es gibt ja Neuigkeiten bei Jaguar. René erzählt wie immer nur Blödsinn. Ja. Dem ist langweilig. Nein, wenn er nicht gähnt, erzählt er Quatsch. Ja, genau. So, ich bin gerade wach geworden. Wir haben von Autos gesprochen. Genau, vorhin, als ich vor 20 Minuten eingeschlafen bin, haben wir auch schon von Autos gesprochen. Sag doch einfach kurz, Entschuldigung Leute, ich versuche mich nur hier einzubringen. Achso, genau. Entschuldigung, ich versuche mich nur einzubringen. Was Sinnvolles beizutragen. Ja. Soll ich was Sinnvolles beitragen? So sinnvoll wie E.ON? Hatten wir neulich über den Stromanbieter gesprochen? Über Stromanbieter haben wir gesprochen, E.ON auch im Speziellen, okay. Hau raus. Dann ist es nichts Neues. Also, was bisher geschah? Wir hatten, was bisher geschah? Lieblingspodcast von René. Ja. Wir hatten über Wechselportale gesprochen, wir hatten über Vergleichsportale gesprochen. Das ist richtig. Ich hatte das, mein Takeaway war ja, du musst mal regelmäßig deine Strom- und Handyrechnungen prüfen. Habe ich gemacht, Handyanbieter habe ich schon gewechselt, Stromanbieter wollte ich wechseln und wir haben in der letzten Sendung festgestellt, dass das bei mir jetzt nicht so einfach war, trotz der Regelung, dass ab dem 1. März 2022 keine Verlängerung länger als ein Monat sein dürfen, die automatisch. Für neue Verträge. Ja, für neue Verträge. Ich glaube, es war ja auch 24, seit wann das gilt, und aber nur für Verträge ab 22. Genau. Also ich habe festgestellt, dass mein alter Vertrag eben geprüft, nicht einen Monat kündbar ist, sondern jetzt tatsächlich sich kurz vorher um fast mehr als ein halbes Jahr verlängert hat. Gut. Genau. Deswegen solltet ihr da draußen an den digitalen Empfangsgeräten ja selber mal gucken, ob ihr noch so eine alten Verträge habt, damit, wenn ihr mal schnell raus wollt, da noch schnell rauskommt. Also lieber jetzt schon kündigen. So, auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, ging das mit der Kündigung nicht, aber die ist jetzt vorgemerkt. Schauen wir mal, was im Oktober läuft. Unabhängig davon habe ich trotzdem einen Brief bekommen von E.ON. Da waren zwei Zettel drin. Zettel Nummer 1 war eine Widerrufserklärung und Zettel Nummer 2 war ein, hier finden Sie unsere Alternativangebote. So, die Widerrufserklärung war dafür da, dass ich meinem neuen Stromanbieter, was bei meinem Fall ja noch nicht geklappt hat, sofort wieder kündigen kann. Und der Zettel war mit einem Link, der auf eine wahrscheinlich nicht verlinkte Webseite führte, wo halt andere Angebote waren als die, die man auf der Webseite offiziell findet. Alles klar, sie wollten dich nicht so schnell vom Haken lassen. Ja, ich fand nur viel interessanter, dass ich mir diesen Link jetzt erstmal abgespeichert habe und natürlich zukünftig erst auf diesen Link gucken werde, weil diese Angebote mit Sicherheit günstiger sind als das, was sie auf ihrer normalen Seite haben. Muss nicht sein. Nee? Nö, muss nicht sein. Also kann aber. Auf jeden Fall ist es eine Vergleichsoption. Ja, genau. Weil diese Webseite schien mir jetzt nicht, als wenn die jetzt, also für mich individuell war die sowieso nicht, weil die hatte einen generischen Pfad. Ne? Ja. Also irgend sowas wie eon.de/Alternativangebote oder so. Und Das heißt, diese Seite wird wohl dauerhaft da sein. Das Einzige, was ich feststellen konnte, war, dass die Angebote offenbar zeitlich begrenzt sind. Das werden die wahrscheinlich genau für Leute wie mich nutzen, die dann regelmäßig raufgucken. Das heißt, da wird man dann irgendwann sicherheitshalber die Welle wieder stoppen und dann wird man neue Angebote einstellen. Genau. Das war der aktuelle Stand zu meinem Stromanbieterwechsel. Okay. Und ich habe jetzt in dem Zusammenhang auch, ich werde es vielleicht nochmal probieren, also der Tipp mit dem Vertrag prüfen, den haben wir ja durch, das sollte machen. Sonderkündigungsrecht würde mir jetzt noch helfen, da rauszukommen, aber ich habe keinen Bock umzuziehen und die Strompreiserhöhung war gerade erst gewesen, ja, wo ich hätte kündigen können. Es soll aber auch Kulanzregelungen geben und man soll sich da nicht scheuen, mal nachzufragen und das soll wohl auch relativ erfolgreich sein. Den Weg werde ich jetzt nochmal probieren. Ich werde meinem Stromanbieter sagen, lasst mich früher gehen, sonst bin ich weg. Also ich habe kein Druckmittel. Genau. Ja. Nee, ich kann nicht sagen, sonst komme ich nie wieder. Sonst komme ich nächstes Jahr nicht mehr wieder. Die wissen ganz genau, dass du wiederkommst. Ja, probieren. Also, ja. Das ist ein interessanter Tipp. Mhm. Weil ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. So, oder dass das funktionieren kann, wäre ja. Ich, keine Ahnung. So, etwas breiter gefasst. Also bei René hat jetzt alles soweit geklappt, ja, und sie bemühen sich darum, ihn als Kunden zu behalten, etc. Aber manchmal gibt es auch Firmen, mit denen hat man irgendwie Ärger. Ja. Und dann stellt sich heraus, oh, andere Leute haben mit denen irgendwie auch Ärger. Stichwort Sammelklage. Aber jetzt gibt es noch etwas anderes, nämlich die sogenannte Abhilfeklage. Das habe ich neulich Abhilfeklage kennengelernt. Also die Abhilfeklage, nur mal so in Stichworten, die ist völlig kostenfrei und sie hat für den einzelnen Mitkläger, also so wie so eine Sammelklage, wenn du so willst, und da kann man sich irgendwie, ja, ich bin da auch irgendwie von betroffen, dann kann man sich da melden. Und wie gesagt, es ist für dich komplett kostenfrei und es hat für dich auch keine Nachteile. Es hat nur Vorteile. Das heißt, für den Fall, dass die federführende Kanzlei, die dann im Namen von verschiedenen Delinquenten da irgendwie agiert, also von Leuten, die sich übervorteilt fühlen von einer Firma, wenn da was bei rauskommt, dann kriegst du gegebenenfalls eine Entschädigung und wenn nicht, dann passiert gar nichts. Also es ist nicht so, dass du dann für Prozesskosten haftest oder sonst irgendwas. Das klingt ja wie blitzer.de. Wenn man geblitzt wird, schreibt man denen eine Mail und dann kümmern die sich. Und wenn du, wenn es nicht klappt, dann nix. Und wenn es klappt? Das klingt wirklich genauso. Nee, warte mal. Die, da ist es so, die machen das über die Versicherung. Und du, in der Regel hast du eine Versicherung, die sowas abdeckt. Diese Prüfung, genau. Das klingt auch wie diese Mietgeschichten hier. Die Werbung geht da hoch und runter bei YouTube. Konrad? Conny. Ja, das hat Ben ja mal durch. Da sagst du auch, hier ist mein Mietvertrag, die prüfen das, versuchen deine Miete zu reduzieren. Und wenn sie damit nicht erfolgreich sind, dann passiert dir nichts. Hm. Und wenn sie erfolgreich sind, dann wollen sie halt nur ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Gute Prinzipien. Dasselbe mit Geld zurückholen. Hier, wenn du beim Flug irgendwie vom Flug ausgefallen ist, gibt es auch Services, die machen das für dich. Und die wollen dann sogenannte Legal Tax. Bei denen soll man allerdings vorsichtig sein. Also wenn es so Firmen gibt, die sich direkt auf sowas spezialisieren, habe ich das Stichwort Legal Tax gefunden. Und bei denen soll man wohl etwas vorsichtig sein, habe ich erfahren, weil die handeln dann wirklich äußerst eigennützig. Also die sehen dann zu, dass sie dich da dann doch noch irgendwie übervorteilen. Also die machen das eher, damit sie da irgendwie den Ding Reibach machen und nicht du. Aber im Prinzip ist es eine schöne Geschichte. Abhilfeklage, das mal im Hinterkopf behalten. Und wenn aber ein sogenanntes Legal Tag dahinter steckt, dann bitte etwas Vorsicht walten lassen. Wobei das Prinzip ja gar nicht so blöd ist. Wenn ich jetzt eine Anwaltskanzlei wäre, die auf irgendein bestimmtes Recht spezialisiert ist, es gibt hunderte, wenn nicht sogar tausende Leute da draußen, die vielleicht in so einer Situation sind, wo sie erfolgreich wären, aber nicht vor Gericht gehen, weil sie sich davor scheuen. Und genau so eine Leute sammeln die halt ein. Flugentschädigung war das Wort, was ich gesucht habe. Mhm. Und das gibt es unter anderem dann auch, das ist mal, wenn du googelst nach so einen Sachen, wenn du sagst, hier, ich musste meinen Flug bezahlen, obwohl ich ihn nicht angetreten habe oder so, dann kommen so eine Seiten nämlich hoch und die prüfen das für dich und die leben dann tatsächlich davon, dass sie Fälle durchbekommen. Also scheint ein Erfolgs- Konzept zu sein, ja. Boah. Und ist doch okay, wenn du sagst, oder dasselbe ist doch Steuererklärung, ist doch genau dasselbe Thema. Wenn du selber nicht in der Lage bist, eine Steuererklärung zu machen, lädst du dir eine Software runter oder nimmst einen Dienst in Anspruch und die wollen dann was davon haben. Nee. Die wollen davon nichts haben? Na doch, die nehmen doch. Also es ist nicht so, dass sie prozentual irgendwas haben wollen, sondern die wollen einen Pauschalbetrag dafür haben, sagen dir aber auch, ach übrigens, wenn du mich dieses Jahr dafür bezahlst, für diesen Dienst, den du hier in Anspruch nimmst, sagen wir mal 30 Euro, dann kannst du nächstes Jahr das aber als, weiß nicht, Werbungskosten oder so geltend machen. Ja. Das heißt, nächstes Jahr kriegst du die 30 Euro dann direkt wieder. Was ich aber meine, aber das Prinzip ist dasselbe. Sie suchen sich Leute, die ein Bedürfnis haben, was sie sich so alleine vielleicht gar nicht lösen könnten und helfen denen dabei und profitieren davon. Also deswegen das Prinzip. Verkaufen eine Dienstleistung. Und für dich ist, so ist es ja bei der Steuererklärung auch, wenn du, glaube ich, nee, das ist nur, wenn du sie nicht absendest. Aber du hast immer diese kostenfreie Ausstiegsmöglichkeit, wenn es für dich nicht optimal ist. Und das ist doch eine gute Win-Win-Situation. Wenn ich also bei diesem Wohnungsmieten-Dings keine geringere Miete rausschlagen kann, kostet es mich nicht. Und wenn doch, dann wird der vereinbarte Preis gezahlt. Das ist doch, klingt eigentlich ganz fair. Jetzt stellt sich doch die Frage, reden wir eher über Waschmittel? Was? Oder über elektronische Patientenakten? Oder über etwas völlig anderes? Waschmittel? Waschmittel. Warum ich über Waschmittel mit euch sprechen möchte, ist nur ganz kurz. Warte. Wir stimmen kurz ab, Stefan und ich. Ja, PVV. Was hältst du von Waschmitteln? Eigentlich ein langweiliges Thema, aber du, wenn er darüber reden will, lassen wir. Aber er würde ja nicht das Thema anbringen, wenn da nicht irgendwas Interessantes drin wäre. Ja, also, das ist auch recht, ja. Weil er hat ja auch Leute, die ihn kennen, die den Podcast hören, da würde er ja blöd sein. Wahrscheinlich. Er hat ja auch manchmal schon ganz gute Sachen gesagt. Während Stefan und René sich noch beraten. Wir nehmen Waschmittel. ich möchte bitte lösen, und zwar Waschmittel 100. Ja. Jo, Waschmittel. Damit dann, es hat super gefreut, der Podcast diesmal. Da haben wir was für Männer gehabt, das Autothema. Und jetzt haben wir was für Frauen. Ja. So, und schon sind wir wieder geschlechtertechnisch. Aber, ja, genau, beim Alltagssexismus. Hervorragende Idee, René. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr euch beschweren wollt über René, schreibt ihr an stefan@lassmichdochinruhemitdemscheiß.de. Ich würde gerne was über Waschmittel erfahren. Das, Weil es jeder von uns benutzt Waschmittel oder lässt sie benutzen. Aber kaum jemand weiß, wie sie korrekt zu benutzen sind. Man überlege zum Beispiel, du hast eine Waschmaschine, die hast du gerade gekauft und da steht drauf, sie hat eine Kapazität von 6, 7 oder sagen wir mal 8 Kilogramm. Mhm. Und dann kommst du nach Hause und sagst dir, nicht Waschmittel, nicht Waschmittel. Nee, Wäsche. Gelöst. Ja, gut, kommen wir zum nächsten Thema. Nein, also dann gehst du und sagst, boah, ich hau jetzt die Maschine mal richtig voll und dann gehst du davon aus, oh, die Maschine ist jetzt komplett befüllt, weil eine für 8 Kilogramm ist ja auch, hat eine etwas größere Trommel, dann haust du die richtig voll und gehst davon aus, oh, da sind jetzt 8 Kilo drin. So, und dann nimmst du dir dein Waschmittel und das kommt natürlich irgendwie in einer entsprechenden Verpackung und da steht drauf, wie das zu dosieren ist. Da steht dann drauf, ah, übrigens hier bei deinem Wasser, was Weichmittel oder hart ist, sagen wir mal, du hast hartes Wasser, so wie wir in Neukölln, und dann steht da, ach, du willst hier 8 Kilo willst du waschen? Okay, dann brauchst du, sagen wir mal, 50 Milliliter. Sagen wir mal, du hast Flüssigwaschmittel, das sind dann 2 volle Kappen. Die musst du da irgendwie reinmachen, Vollwaschmittel. Mhm. So. Soweit könnt ihr mir folgen. Ja. Gibt es da schon Fragen? Nein, noch nicht. Habt ihr die Idee, wo jetzt schon der Fehler liegt? Also ich glaube, wenn man die Trommel voll macht, dann ist man bei mehr als 8 Kilo. Nee, du sollst sie ja auch nie voll machen. Ja, aber so viel wie reinpasst. 2/3 ist immer das Ideale, maximal. Das muss ich mir aufschreiben. Da geht's schon los. Weil die Wäsche wird ja nass. Und dann wird sie schwerer, verstehst du? Also was ich dazu herausgefunden habe, ist, dass die Angabe, die Mengenangabe, 8 Kilogramm, es zählt tatsächlich für trockene Wäsche und nicht für nasse. Das zum einen. Zum anderen, René, du hast 8 Kilo trockene Wäsche? 8 Kilo trockene Wäsche. Das ist schon ordentlich. Dann gemischt aber bitte. Ja, gemischt. So, gemischt. Und jetzt pass auf, René, jetzt kommt nämlich der Punkt, du sagst, das ist bestimmt, wenn ich die richtig voll mache, da sind da mehr als 8 Kilo drin in der Maschine. Deutlich weniger. Hä? Dann ist so. Die haben sich dutzende Leute auf der Straße gegriffen und haben gesagt, oh, Sophia, ist eine Waschmaschine, befüll die bitte. Und die so, naja, die hau ich jetzt mal richtig voll. Und dann haben sie die Wäsche wieder rausgeholt und haben die mal gewogen. Waren immer noch weniger. Deutlich weniger. Das heißt, ich muss mir die Notiz, die ich mir gerade gemacht habe, streichen, weil zwei Drittel stimmt gar nicht. Doch. Hä? Also man soll die Maschine nicht komplett vollhauen, weil es ist muss wichtig. Sich ja noch bewegen. Genau, es muss sich bewegen. Ja. Und wenn da nicht genug Platz drin ist, dann kann die Wäsche nicht ineinander fallen. Chaos ist notwendig, um die Reinigung der Wäsche ganz durchzuführen. Ganz genau, du brauchst ja Bewegung aber da drin. Da bin ich jetzt gespannt auf die Auflösung, was das mit den 8 Kilo auf sich hat, wenn die Waschmaschine gar keine 8 Kilo fassen kann. Die kann 8 Kilo fassen, aber die Wäsche, die wir so tragen, die ist bei weitem nicht so schwer. Wenn du ausschließlich Jeans zum Beispiel anpackst, die so sehr schwer sind, dann kommst du vielleicht auf 8 Kilo. Aber das macht kaum jemand. Das heißt, es ist völlig realitätsfremd. Und auf der anderen Seite macht sich aber auch keiner zu Hause die Mühe, seine Wäsche erstmal abzuwiegen. Aber du kannst davon ausgehen, dass du immer zu viel Waschpulver nimmst. Das heißt, es wird teurer für dich, es wird schwieriger für die Berliner Entwässerungswerke, das Waschmittel da wieder rauszuholen. Es ist nicht gut für die Umwelt, etc. pp. René macht sich Notizen, ein eindeutiges Indiz dafür, dass das ein guter Beitrag war. Ein eindeutiges Indiz dafür, dass er zu Hause nicht die Wäsche wäscht. Ich muss mir diese Waschmaschine mal angucken. Ich weiß gar nicht, in welchem Raum die haben. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich achte auf diese Beschreibung vom Waschmittel auch nicht so richtig, weil ich mache das immer so nach Gefühl. Ja, okay, und das ist ja der nächste Punkt. Also ich denke immer, wenn es nicht schäumt, ist zu wenig. Naja, man merkt ein großer ja auch, Irrtum. Ja, genau. Weil es schäumt nur dann, wenn, und ihr beendet den Satz. Wenn wenn du die Fächer vertauscht hast. Nein, wenn es zu viel ist. Ja. Das merkst du schon beim Kopfwaschen. Unsere Waschmaschine kann das melden, wenn es zu viel ist, weil da gibt es so ein Symbol, wo Schaum ist. Ja, richtig. Wenn deine Waschmaschine dir meldet, dass es zu viel ist, dann ist es viel zu viel zu viel. Ja, gut. Also es soll nur so ein bisschen schäumen. Deswegen, wenn es regnet, schlage ich mal Seifenblasen. Ja. Nein, aber man merkt ja, wenn man die Wäsche aus der Maschine holt, ob da zu viel Waschmittel drin war oder nicht. Die fässt sich ja ganz anders an. Du? Nein. Oh, nein, die Waschmaschine, die wäscht so lange oder spült so lange, bis das alles raus ist. Aber ich weiß schon, was du meinst, Stefan. Ja, wenn du zu viel Waschmittel reinmachst, dann spült sie länger. Ach, das merkt die doch nicht, ob das durch aus der Wäsche, die guckt sich doch die Kleidungsstücke nicht an. Das merkst du. Nee, die Waschmaschine merkt das nicht. Die merkt doch nicht, dass da Seife Sensoren drin. Für. Fühlsensoren, die fässt dann die Wäsche an. Nein, die fässt nicht die Wäsche an, sondern sie prüft natürlich das Abwasser. Okay. Ich bin auch bei Stefan, ich kenne das Gefühl, dass manchmal, Wäsche so... Ja, wenn du merkst, da ist noch zu viel Waschmittel in den Handtüchern zum Beispiel, dann haue ich die nochmal rein und schleudere die nochmal. Gut, ich habe das Problem anders gelöst. Ich strecke unser Waschmittel mit Mehl. Hast du einen Kuchen gebacken? Oder? Ich nehme dafür immer Kakao. Ist ein bisschen teurer, aber riecht wunderbar. Nur für die Farbwäsche. Und jetzt die entscheidende Frage, was passiert, wenn man, man hat ja einfach für das Waschmittel einfach für Weichspüler, was passiert, wenn man die vertauscht oder beides in eins macht? Das ist wie beim Essen. Am Ende kommt alles in eins. Ja, würde ich mal sagen. Doch, kommt alles in einen Magen. Ist, glaube ich, nur der Zeitpunkt, wo das rausgelassen wird. Ne? Deswegen gibt es, glaube ich, die Fächer. Ja, also wenn du die Fächer vertauschst, dann wird zuerst der Weichspüler genommen, aber der Weichspüler wird im zweiten Waschgang, wenn normalerweise der Weichspüler kommen würde, was ja jetzt gefüllt ist mit dem Vollwaschmittel, wird also der Weichspüler komplett wieder rausgewaschen, rückstandsfrei. Ja, krass. Gut, das finde ich jetzt erstmal super interessant, dass ihr euch auskennt, mit wann welche Klappe da aufgeht, weil ich habe nämlich auch eine Frage zu einer Klappe. Ja, und halt zwar deine Klappe. Zum Geschirrspüler. Wo man den Traps reintut, das ist ja auch eine Klappe, die ja dann, man hört das ja immer, der spült und spült und dann machst du plock. Das ist ja der Moment, in dem die Klappe aufgeht und dieser Trap, dieser Dings einfach in die Maschine fällt. Ja. Nee, ist ja nicht, nee, das ist diese Fangschale, diese kleine. Der wird das, reingeschossen. Doch, der wird mit, es fällt irgendwo hin. Ich könnte schwören, es fällt in dieses. Nein. Der wird mit 70 km/h in die Maschine geschmissen. Okay, kurze Frage, um den Weißgehalt deiner Aussage zu verifizieren. Der Lügen-Podcast. Kennst du am Geschirrspüler dieses kleine Fächlein, was an dem Korb zum Rausziehen ist? Da ist ein kleines Fächlein. Gucken wir uns gleich an. Könnt ihr, also hat man vielleicht nicht auf dem Schirm, du den glaubst da nicht zum Rausziehen, aber ich bin der Meinung, dass der Dings da reinfällt. Nein, es gibt keine Vorrichtung. Nein, es gibt keine Vorrichtung, die das auffangen wir machen jetzt, soll. Wir machen jetzt alle zusammen was. Also das ist jetzt heute jetzt ein sehr interaktiver Podcast. René, wir, guck kurz nach. Nein, wir gehen oder jetzt alle drei zusammen zum Geschirrspüler und gucken uns das an. Und in der Zeit, wo wir das machen, tut ihr das auch. Ich möchte die Wahrheit wissen. So, okay, genau. Dann, und wir erzählen euch zwischenzeitlich noch hier, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Ja, das ist eine gute Idee. Bis gleich. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, der Erste, der am Mikrofon ist, hat recht. Also, es ist so, wie ich gesagt habe, es fällt in das Körbchen. Gut. Ja, wir haben es geklärt. Danke, Marc. Sehr gern. Ja. Ich kann da nicht mitreden, ich habe sowas nicht. Hast du keinen Geschirrspüler? Nein. Aber okay, dann habe ich trotzdem, ich hatte abgesehen von dem Körbchen eine andere Frage. Hm. Wann oder wie wird der Mechanismus ausgelöst, dass das Ding aufgeht? Da ist ja niemand, der den Knopf drückt, dass die Klappe aufgeht und es der Tab reinfällt oder irgendwo, wo auch immer hin. Stefan? Zeit oder Temperatur? Zeit kann nicht sein. Oder Wassermenge. Weil das hieß ja, wenn ich die Klappe zumache, dass es dann irgendwann zufällig Block macht. Nee, du schaltest den doch ein, den Geschirrspüler. Da ist doch keine Elektrik dran. Achso, du hast ja keinen Geschirrspüler. Also Marc, da ist keine Elektrik dran? Natürlich. Nee, die Klappe ist rein. Wir gehen jetzt nicht nochmal zum Geschirrspüler. Das doch, ist selbstverständlich. Ey, Hausaufgabe an dich. Der ist ja an Strom angeschlossen. Ja, aber doch die Tür nicht. Wie? Hausaufgabe an dich. Bei den nächsten Besuch, wo du bei den nächsten 10 Leuten, wo du zu Besuch bist, guck dir den Geschirrspüler an. Identifiziere das Fächlein und lass dir erklären, wie die Klappe geht. Und dann sagst du zur Not, ja, und du überlegst, ob du dir auch einkaufst. Nee. Außerdem gibt es ja heute Tabs, die du einfach in den Geschirrspüler reinschmeißt. Und die haben hier in so eine Klappe. Wo wirfst du denn die hin? Einfach rein in den Geschirrspüler. Ja, wohin denn? Die fällt auf den irgendwo Boden. Irgendwo rein, ist doch egal. Die fällt auf den Boden. Ohne Witz. Wirklich, das ist ja, so. Das ist auch richtig ja. So. Das ist, es gibt keinen ausgewiesenen Platz ja, für du kannst diesen Tab. Überall im es geht nämlich darum, dass der Tab sich in dem Wasser auflöst. Und das wird ja immer wieder umgewälzt, das Wasser. Und das ist dann die Waschwirkung. Das glaube ich nicht. Weil es ist doch auch so, dass die Geschirrspüler klassischerweise ein Fach für einen Tab haben. Dann ja. Haben die irgendwie Salz und ja. So. Und heute gibt es doch so eine Multitabs, die alles ineinander. Nein. Ja, die verkaufen oder wie gerne als solche. Und ja, ja. Sowas. Das und deswegen schmeißt du die einfach nur in den Geschirrspüler, in deinen zwischen dein Geschirr und dann ist es man okay. Macht diesen, das mit dem, pass auf, der Tab, dieser Geschirrspültab, der kommt in dieses Fächlein ja. Da rein. Und dieses Fächlein, das brauchst du überhaupt nicht. Also du brauchst es nicht für den Tab. Weil dieses Fächlein ist eigentlich ursprünglich dafür da, damit du da dieses Pulver reinfüllen kannst. Damit das Pulver nicht sofort überall rumfliegt. So. Und dann benutzt man das eben für den Tab, aber der kann eigentlich auch so einfach so reingeschmissen werden. Genau wie Stefan sagt, das ist völlig egal. Und jetzt noch die Frage, wie diese Klappe geöffnet wird. Es ist von außen nicht ersichtlich, aber es muss dort eine zeitgesteuerte Mechanik geben. Das hieß ja, wenn ich die Klappe zumache und die Tür offen lasse, dann geht die irgendwann Klapp hoch. Das also geht der Geschirrspüler ja nicht an. Ja. Stefan, du bist jetzt leider nicht in dem Luxus, das auszuprobieren, aber Marc kann es machen. Du kannst dieses Kläppchen mal zumachen, das ist ein kleiner Hebel und dran, den drückst du auf, geht die Klappe auf. Ich weiß. Ja, okay. Und du kannst ja morgen mal im Mediamarkt oder Saturn gehen und ich kann auch in der Firma mal gucken. Oder daher. So, wenn ihr da draußen ja. Das besser wisst als Stefan und Marc und meiner und Meinung seid, dann lasst uns gerne wissen. Mich würde das wirklich interessieren. Hm? Es gibt Geschirrspüler. Du kannst dir in was ich, zum Mediamarkt oder so einem anderen Elektrodiscounter gehen und wenn du Glück hast, ist dort einer von diesen vielen Geschirrspülern aufgebaut, die komplett, ja, wo du reingucken kannst. Die sind komplett verglast. Und dann kannst du von vorne bis hinten gucken, wie das Scheißding da funktioniert. Da gibt es auch YouTube-Videos. Da kommt so ein Männchen und drückt auf die Klappe und dann fliegt er raus. Dachte ich auch erst. Ja. Ihr seid die kleinen müsste, Männchen. Da müsste ja irgendwo eine Taucherausrüstung in dem Geschirrspüler sein und dafür ist da kein Platz. Und für so ein Männchen schon gar nicht. Gut, so ist das. Ja, es gibt eben komische können wir mal kurz auf die Uhr gucken? Jobs. Wir sind sehr weit fortgeschritten. Gut, da möchte ich jetzt endlich meine YouTube-Tipps loswerden. YouTube-Tipps, aber mach ganz schnell. Mach ganz schnell. Also, und zwar also ein Genre, was ich empfehlen kann. Leider alles schon durchgelaufen, aber trotzdem noch sehenswert. ganz vorne mit dabei Manhunt, eine aus Österreich stammende Sendung, in der Leute in Bangkok sich vor Jägern, also wie so ein Spiel, ne, so ein Fangespiel, Manhunt, findet man, wenn man danach sucht. Super cool, hat mir sehr gefallen. Dann Catch Me mit Otto Bulletproof, sowas ähnliches, nur wir rennen durch den Wald und müssen gefangen werden. Okay. Random Mission mit Martin, Survival Martin, könnte was für dich sein. Was? Survival Martin. Kenn ich nicht. Seven vs. Wild. Kenn ich nicht. Okay. Da bist du unser Fan hier. Ja, Random Mission, auch ein sehr interessantes Konzept auf einem Lost Place irgendwo Berlin-Brandenburg, vermute ich mal. Auch Fangespielen, auch ganz cool gemacht. Mit der Polizei dann, oder was? Vielleicht. Wenn du Lost Place sagst, dann ist das natürlich illegal. Interaktiv. Sie haben das wahrscheinlich angemietet. Die erste Staffel, da war es tatsächlich so, dass Security gekommen ist. Bei denen sind sie selber die Security. Ja, und ein Fernsehtipp habe ich noch. Sehr, sehr sehenswert. Auf der, in der ARD-Mediathek Roncalli macht der Manege. Der Zirkus. Sehr interessant. Ich glaube, 6 Folgen die Geschichte des Zirkus erklärt. Interessanteste Informationen dazu. Der Macher des Zirkus ist gar kein, das ist gar kein Familienzirkus, sondern der den Zirkus erfunden hat, ist ein Typ, der Zirkus geil fand und der, glaube ich, irgendwas mit Design im Druckbereich gemacht hat. Und er hat gesagt, ich möchte einen Zirkus machen. Roncalli. Cool. Apropos 6 Folgen, die letzten Folgen von Cobra Kai sind endlich bei Netflix erschienen. Cobra Kai, was ist das? Cobra Kai ist eine Serie im Universum von Karate Kid. Ach, da hast du erzählt, ja, ja stimmt, ja, das genau. Ist ja dieser böse Club, der Feindclub Cobra Kai. Ja. Ja, Cobra Kai. Also von Mr. Miyagi, seinem Schützling, genau. Genau. Dann habe ich noch einen Netflix-Tipp, eine Miniserie Cassandra. Cassandra, sehr, sehr cool. Ist so ein bisschen, also ein bisschen auf Retro 60er Jahre gemacht. Eine Mischung zwischen Dark und Cassandra. Nein, ganz, ganz cool gemacht. Eine Frau, die quasi in ihr eigenes Haus eingebaut wird als Technik und sie ist dann quasi das Haus. Oh, da hab ich was drüber gelesen, eine Rezension gelesen, die war nicht gut. Echt, ich fand's gut. Also ich habe festgestellt, es gibt Sachen, Cassandra, die sind schlecht. Guckt euch, ich sage immer, eine Folge angucken und dann entscheiden. Kann man ja, ja, sehr gut, ja, genau. Sehr gut. Also mir hat's gefallen, ich fand's spannend. Also ich musste es dann auch wegsuchten und sind auch nur 6 Folgen oder so, also ist nichts Langes. Okay, und jetzt kommt meine unqualifizierte Bemerkung dazu. Ich habe es noch nicht gesehen und ich fand's scheiße. Ja, gut. Wie immer. Okay, gut. Genau. Gut. So, du hattest auch noch Tipps oder Tipps? Oder so? Nö. Nee, ich habe auch keine. Dann unbedingt. Mein Gott, ich kann hier nicht alles alleine machen. Ihr müsst mir auch ein bisschen helfen, ne? Ach so. Allerletzten Tipp. Hanyo, wie heißt er? Traumfrau aus Thailand. Warte, ich hab's gleich. Hanyo. Ach, googelt's einfach. Ja. Also auf YouTube. Nee, bitte. Irgend so ein Stern-TV-Ding. René hat keinen Bock mehr. Er will jetzt Witze erzählen und nach Hause. Ich hab's gefunden. Genau. Best of Hanyo, Traumfrau. 2010 bis 2011. Ach, das hattest du in unseren Kanal geschrieben, ne? Ein stundenlanges Video, sind nur die Best-ofs. Die Einzelfolgen sind in Summe viel länger, aber es reicht, das Best-of zu gucken. Sehr, sehr süß. Und süß. Es geht um einen 1,60 Meter oder 50 großen Mann, der seinen Mann. Okay, das will er wahrscheinlich nicht hören. Der seine Traumfrau sucht und dann eben auf www.thaifrauen.de zurückgreift und dann nach Thailand fährt und seiner großen Liebe da. Das wird dann alles nix. Aber bei Hanyo ist immer alles kein Problem. Wirklich, wirklich süß. Ende will ich nicht spoilern. Ich fand es sehr unterhaltsam. Kenne ich gar nicht die Seite. Die ersten 10 Minuten angucken und dann auch entscheiden, ob man weiterguckt. Ist halt ein bisschen Trash, ne? Also muss man. Das ist ja dein Thema auch. Oh, Trash. Ja. Oh Gott, Trash. Ja. Da muss ich gerade dran denken, was gerade im deutschen Fernsehen also läuft. Das wird ja mit dem Trash immer schlimmer. Mach jetzt hier keinen Pass auf. Ja, Jungle Camp bei mir auch Germany vorbei. Next ist bei mir nicht vorbei. Aber Germany's Next Topmodel. René, nimm dir die Zeit. Ja. Germany's Next Topmodel. Bei Heidi Klum. Schon geht's. Bei Heidi Klum zu Hause. Ich bin gespannt, ob diese Saison die Tochter übernehmen wird. Ich habe gesehen, erschienen ist sie schon in der ersten Folge. Wie hieß sie? Leni? Leni, die immer noch kein fließendes Deutsch spricht. Da wird es wohl schwierig im deutschen Fernsehen. Ach, das ist kein Problem. Gut. Ja. Das war bei Michelle Hunziker auch kein Problem. Genau. Die hat doch Deutsch gesprochen. Sylvie Mais und die hat auch Deutsch gesprochen. Ja, was sie da Deutsch nennen. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik. Witz-Battle. Jeder drei Witze? Ja. Dann sind wir fertig. Alles Klerus. Marc fängt heute an, wie immer. Okay. Na, wie wäre es denn hiermit? Runde 1. Es ging einmal ein Apfel, eine Banane und eine Zigarette spazieren. Was kommt jetzt? Und jetzt kommt ein Witz von mir. Nein. Da sagt der Apfel, das ist immer so doof. Die Menschen essen mich immer auf. Da sagt die Banane, das ist doch noch gar nichts. Bei mir ziehen sie erst die Haut ab und dann essen sie mich. Da sagt die Zigarette, Ja. Leute, mir zünden sie die Haare an und dann lutschen sie mir am Arsch. Ich bin dran. Ich habe auch einen Essenswitz. Und zwar, der Vater Hein und seinen Sohn erstmals mit zur Jagd. Als sie einen Surfer entdecken, pirschen sie sich ran. Der Sohn ist ungeduldig und will sofort auf den, sich auf den Surfer stürzen natürlich. Und der Vater bremst ihn und sagt zu seinem Sohn, dass er die Beute mehrfach umkreisen soll. Und dann wird der Surfer erst gefressen. Da fragt der Sohn so, hä? Sag mal, Papa, warum haben wir das eigentlich mit diesem langweiligen Umkreisen gemacht? Du, ist ganz einfach. Die Beute muss uns erst sehen und erst, wenn sie sich ausgeschissen hat, dann greifen wir an. Warum? Es schmeckt dann besser. Ja, sehr gut. Surfer. Ich hoffe, unsere Zuhörer. Ausgeschissene Surfer. Jetzt, essen gerade nicht. Jetzt kommt Stefan. Oh Mann. René, ich habe eine Frage an dich. Weißt du, was I don't know auf Deutsch heißt? Auf Deutsch heißt das, ich weiß es nicht. Ist den Witz versaut. Sonst hätte ich jetzt Marc gefragt. Ja, okay. Marc, weißt du, was das eigentlich mein heißt? Hatten wir das. Sicher. Ich muss mal mitspielen. So. Runde 2. Da kommt ein Schaf vorbei, ja. Sieht ein Rasenmäher und sagt, mäh. Da sagt der Rasenmäher, du hast mir gar nichts zu sagen. Okay. Ach, dann war schon gut. Ah, ich bin da. Im Angelladen wundert sich der kaufinteressierte Angler, warum dieses eine Angelmodell so super günstig ist. Dann sagt er zum Verkäufer, sagen Sie mal, die Angel ist doch viel zu billig. Wo ist denn der Haken? Es gibt keinen. Quasi. Die Angel war ganz billig, aber der Haken war so teuer. Stefan. Was macht der Zahnarzt, um schneller zu arbeiten? Na, er legt bei der Arbeit einen Zahn zu. Knaller. Ich dachte, ich komme mit dem. Ja, die guten Witze sind halt einfach weg. Nach wie viel? Nach 158 Folgen. Oh, die Folgen. Sind doch auf meinem Zettel hier gerade. Die guten. Marc, bring uns zum Lachen. Runde 3. Das ist ein Knaller. Aha. Ihr werdet euch, also ist ein Schenkel. Wir werden uns ja in die Hose scheißen. Hab ich zu viel versprochen? Okay. Mein dritter für heute, mein letzter. Da kommt eine Frau ins Tierheim. Sagen Sie mal, junge Frau, der Hund da drüben, was würde der denn wohl kosten? Och, den kriegen Sie für 100 Euro. 100 Euro? Na, wie wär's mit der Hälfte? Entschuldigung, aber wir verkaufen nur ganze Hunde. Das ist ja mit Anlage. Sehr gut. Ich bin dran. Und zwar... Ein Dialog. Ich habe gehört, Thomas und Andrea haben sich scheiden lassen. Wie haben sie sich denn geeinigt? Ja, also Andrea behält die Kinder und Thomas das Kindermädchen. Ist ein Deal, ne? Jetzt kommt ein Klassiker, pass auf. Ein Bauer hat 3 Schweine. Da der Winter kommt und er die Tiere vor der Kälte schützen will, fragt er seine Frau, ob sie etwas dagegen hätte, wenn die Schweine mit ins Haus kommen würden und dort wohnen würden. Sie ist dagegen. Die sollen hier mit uns wohnen? Das geht auf keinen Fall. Denk doch mal an den Gestank. Darauf der Bauer, naja, die Tiere werden sich schon dran gewöhnen. Das ist immer wieder gut. Immer wieder. René. Aber dein Witz war noch nicht ganz fertig, René. Ich kenne das so, sie bekommt die Kinder, er das Kindermädchen und das Vermögen wird unter den Rechtsanwälten aufgeteilt. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Den Witz wollte ich nächstes Mal erzählen. Okay, du kannst uns jetzt noch die Weisheit des Tages um die Ohren hauen. Ja, wir sind ja schon fertig. Stimmt, wir wollten ja nur 3 machen. Ach so, wir wollten nur 3 machen. Ja. Schade. Dann kann ich gar nicht sagen, warum Abkürzung so ein langes Wort ist. Na, warum? Weiß ich nicht. Weil es keine Abkürzung ist? Und ich kann dann gar nicht erzählen, wo ein Kerl sich mit seiner Freundin unterhält und die Freundin so sagt, du, ich wette, nee, er sagt so, ich wette, dass du es nicht schaffst, mich mit einem Satz glücklich und traurig zur gleichen Zeit zu machen. Und da sagt sie so, doch, von all deinen Freunden hast du den längsten. Gut, und, oh Gott, ein Spruch. Die Weisheit des Tages folgt. Die Weisheit des Tages folgt. Die Weisheit des Tages ist heute noch weißer als sonst. Danke, verschafft mir noch mehr Zeit. Ich muss in meinem Tagebuch blättern. Sehr gerne. Ich habe es. Für ein Problem gibt es mehr als eine Lösung. Das ist jetzt nicht so geil, ne? Warte. Nee, noch eine. Der Sinn des Lebens ist es, allen Leben einen Sinn zu geben. Und jetzt noch den dritten? Ach nee, es ist dem Leben den Sinn zu geben, sorry. Ja, du musst dich schon richtig vorlesen. Ja. Wenn du es nicht verstecken kannst, dann schmück es aus. Habt ihr übrigens meinen Pickel gesehen, den ich hier habe? Den ich rot angemalt habe und mit 5 Pfeilen versehen. Ach so. Nee, das gefällt mir. Wenn du es nicht verstecken kannst, dann schmück es aus. So, sehr gut. Ist es. Unsere Weisheit des Tages. Schuss, heute ein bisschen grau, aber geht in Ordnung. Genau. Wunderbar. So, dann kommen wir zum Ende. Wir haben nämlich noch zu tun. Genau. Deswegen wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Genau. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn der Schnee getaut ist. Ja. Und die Badehose draußen. Und wir werden gewählt haben. Das ist die letzte Ausgabe des Podcasts vor der Bundestagswahl. So ist es. Wir treffen uns hier an einem Mittwoch. Ab der nächsten Folge wird alles anders. Ein bisschen, ja. Gut, in diesem Sinne alles gut auch beruflich und. Genau. Bis Alexa, danke fürs Zuhören. Mach uns eine Stille. Okay. Und hier sind die Outtakes. Okay, so, seid ihr alle ready? So, was ist los hier? 22 Minuten sind schon... Echt mal, wir haben noch nicht einmal angefahren. Und der Herr kommt jetzt erst in die Sendung. Also wirklich. So, ja, Aufnahme, Luft. Jetzt gucken wir nochmal, ob alle ausreichend Pegel haben. Marc sowieso. Let's ready to rumble. Let's get it to rumble. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich fühle mich auch lustig. Ja. Das ist gut. Gute Voraussetzung für diese Folge. Dann fangen wir an. Alle im Flugmodus? Ja. Dann taken wir off. Ja, dann machen wir einfach los. Okay. Lass dich doch nicht stören von mir. Autos. Waschmaschinen. Autos. Polen. Waschmittel. Wie das Auto und Polen. Da kann man einen Zusammenhang herstellen, oder? Der Marc ist schon mit der Bahn nach Polen gefahren. Normalerweise fährt man ja nur zurück. Der war alt. Ich habe nur einen richtig fiesen Witz gehabt, aber den wollte ich nicht erzählen. So, was willst du denn sagen, René? Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Casanova? Der Gesichtsausdruck beim Nageln. Okay. Drecksau! Gefällt mir. Wunderbar. Sehr professionös. Boah, schon 19 Uhr. Ja. Alter Schwede, ich muss schlafen gehen. In einer halben Stunde fangen die Eisbären an. Dann machen wir jetzt mal hier aus. Tschüss. Tschüss.